Die Frage, wie wir uns ernähren, ist sehr persönlich und heikel. Was wir essen, ist unsere ureigenste Angelegenheit. Und das ist uns wichtig. Es ist geradezu der Paradefall gelebter Autonomie. Wir wollen entscheiden, was wir unserem Körper zuführen. Schon als kleine Kinder wollen wir das. Aber das ist es eben nicht allein. Es kommt so vieles zusammen. Was wir gewohnt sind und gelernt haben, was und wie man in unserer Familie gegessen hat. Was man in unserer Region isst und was nicht. Unsere kulturellen und privaten Traditionen. Und natürlich ist Essen auch Teil eines genussvollen Lebensvollzugs. In Gemeinschaft, aber auch allein. Wir müssen nicht nur essen, wir essen gern. Aber eben nicht alle das Gleiche und nicht alle in der gleichen Menge. Essen scheint eine Frage der Haltung zu sein und eine der privatesten Sachen überhaupt. Und zugleich ein prominenter Gegenstand von Politik und Moral. Entsprechend hoch geht es her. Und das übrigens schon lange, wenn auch zunächst vor allem unter den Überschriften Hunger und Wohlstand. Was Bauern für Lebensmittel anbauen dürfen oder sollen und wie, was Händler importieren oder exportieren dürfen oder sollen, was eine Minimalversorgung sein soll und wie Menschen sich ernähren sollen, um gesund zu bleiben, sind schon lange Themen unserer öffentlichen Debatte. Nicht erst, seit junge Menschen die Frage stellen, ob wir nicht alle Veganer werden müssten, um das Klima zu retten. Schon vorher war die Diskussion darüber, was gesund ist, immer präsent. Ernährung ist also ein wunderbares Thema für die lange Nacht, aber zugleich so komplex, dass selbst eine lange Nacht zu kurz ist. Als ich mit dem Autor Jan Tengeler ins Gespräch kam, war uns ziemlich schnell klar, dass man über die Frage der richtigen Ernährung ehrlicherweise nur im Stile eines Spaziergangs eine lange Nacht machen kann, auf dem man sich dem einen Aspekt zuwendet und an dem anderen vorbeigeht. Und so ist es gekommen. Die lange Nacht über richtige Ernährung ist eine Einladung, in diesen oder jenen sauren oder süßen Apfel einmal zu beißen und lässt typischerweise auch der Gegenposition Raum mit manchmal erstaunlichen Gesprächspartnern. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die lange Nacht als Podcast in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Georges Grosz, den Zeichner und Karikaturisten, der nach dem Krieg bei seiner Rückkehr aus dem Exil in Deutschland gefeiert wurde. Bis nächste Woche. Vegetarisch, vegan oder doch lieber mit Fleisch? Eine lange Nacht über die richtige Ernährung. Durch die Sendung führt Jan Tengeler mit einem Gast, das ist Joachim Dix, Redakteur beim NDR. Herzlich willkommen, Joachim. Es gibt ein paar Gründe, warum ich dich dazu eingeladen habe, mit mir diese Sendung gemeinsam moderativ zu bestreiten. Ja, das ist diesmal nicht die Literatur oder der Feature-Bereich, für den ich ja sonst tätig bin, sondern seit mehr als 30 Jahren inzwischen habe ich mit Diabetes Typ 1 zu tun, habe mich dann also in meinen Mitzwanziger Jahren, als das Ganze anfing, intensiv mit Ernährungsfragen beschäftigt. Wir beide haben immer mal wieder zwischendurch auch darüber gesprochen. Dann kam noch Yoga hinzu und so verschiedene andere Ausbildungen, die ich noch gemacht habe, unter anderem eben auch zum Gesundheitsberater. Und so kamst du dann irgendwann auf den Gedanken, wie wäre das denn, wenn ich hier bei der Sendung dabei sein könne? Und das mache ich natürlich sehr gerne. Wir starten einmal direkt mit einem ganz kurzen Überblick über das, was im Netz und in der Presse und in den Medien über die Ernährung berichtet wird. Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren, und uns das nicht vorschreiben lassen. Von mir aus, und das sage ich als Landwirtschaftsminister und als Bürger dieses Landes, kann jeder so viel Fleisch essen, wie er will, morgens, mittags, abends, gerne ausschließlich Fleisch. Das darf jeder. Ob es einem jetzt zwingend immer gut bekommt, das steht auf einem anderen Salatblatt. Eine weitestgehend pflanzenbasierte Ernährung, vollwertig selbstverständlich, die gilt heute schon als die Empfehlung für eine gesundheitsfördernde Ernährung. Das besteht aus Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, Ölsamen, Nüssen, hochwertige pflanzliche Öle als Basis. Und wenn da noch was Tierisches dazukommt, dann in Maßen, dann sind es ein bisschen Milchprodukte. Und wenn überhaupt Fleisch, dann wirklich nur sehr, sehr selten. Als uns der Professor das erklärte, waren wir eine ganze Weile ruhig und wir sagten, aber Gemüse ist doch immer noch gut, oder nicht? Er sah uns an und meinte, Sie müssen mich richtig verstehen. Ich selber esse kein Gemüse, keinen Salat, keine Früchte und ich gebe das auch nicht meinen Kindern. Pflanzen wollen uns töten. Plants are trying to kill you. Ob für die Gesundheit oder das gute Gewissen, der Markt für Pflanzenfresser boomt. Seit 2011 hat sich der Umsatz vegan-vegetarischer Lebensmittel verdoppelt. Allerdings ist das kein unbedenklicher Trend, warnt nun auch die Bundesregierung. Gerade für Kinder, Schwangere und Stillende sollte Tier auf den Tisch. Die größte ernährungswissenschaftliche Gesellschaft der Welt hat ganz klar ein Positionspaper veröffentlicht über zigtausende Studien, dass es keinerlei Notwendigkeit für tierische Produkte bedarf, damit wir uns physiologisch adäquat ernähren, egal in welchem Lebensstadium. Gemüse, Obst muss man so oder so essen, Nüsse, Samen muss man so oder so essen. Außerdem dachte ich auch immer, viel Fleisch essen ist schlecht für die Gesundheit. Aber ich kann nicht sagen, dass mir so richtig was fehlt, so energiemäßig. Ein erster kleiner Einblick in die Ernährungssituation, unter anderem mit Zitaten von Markus Söder und Cem Özdemir. Der hat gerade dafür gesorgt, dass es eine offizielle Ernährungsstrategie der Bundesregierung gibt, Titel Gutes Essen für Deutschland. Und 6 strategische Ziele kann man da herausheben: ausgewogen essen und ausreichend bewegen, mehr Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte, also eine pflanzenbetonte Ernährung stärken, gesund aufwachsen und gesund alt werden. Das heißt, sozial gerechter Zugang zu gesunder und nachhaltiger Ernährung, unter anderem in Kita, Schulen und Kantinen. Gutes Essen für uns und unsere Erde, Angebote nachhaltig und ökologisch produzierter Lebensmittel erhöhen und insgesamt das Essen wertschätzen. Lebensmittelverschwendung reduzieren, also einige Ziele aus der neuen Ernährungsstrategie der Bundesregierung vor wenigen Wochen vorgelegt. Joachim Dix, was hast du gedacht, als du das gesehen hast, als du davon gehört hast? Ist das adäquat? Ist das angemessen? Kann ich allem nur zustimmen. Ich wundere mich nur über den Zeitpunkt. Weil ich meine, also ich bin Jahrgang 1966 und seit meinem 14. Lebensjahr, damals war ich dann auch sehr schnell dieser grünen Bewegung, also der Gründung der Grünen Partei auch zugewandt und mit all diesen ökologischen Fragen habe ich mich sehr bald und sehr intensiv halt beschäftigt. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, und damals ging es halt auch schon um ökologische Fragen, letztlich aber auch um Ernährungsfragen. Demeter fing damals an, als ich in der 9. Klasse ein Praktikum gemacht habe, 3 Wochen auf einem Demeter-Bauernhof, war das für mich irgendwie mitprägend. Aber interessant ist halt, dass jetzt grüne Politiker mit Forderungen, oder was heißt mit Forderungen, mit Ideen auf den Markt kommen, wo halt dieses Wissen darum, was zu tun ist, so alt ist. Das haben wir schon seit 40, 50 Jahren mindestens. Und so peu à peu sickert das auch durch. Und im Gesundheitswesen haben wir mit so großen Problemen zu tun, ob wir dann über Diabetes sprechen oder Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Und das Wissen darum, dass das auch mit Ernährungsfragen zu tun hat, ist so groß. Und dann finde ich das halt auch geradezu anrührend, wenn dann jemand wie Markus Söder nochmal reinruft, ein Leben ohne Schweinebraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Also ein Leben ohne Möpse mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. So kennen wir das von Loriot. Das ist halt alles so ein Ausdruck von Freiheit. Es geht halt um, also Ernährungsfragen sind ganz oft verbunden mit Freiheitsempfindungen. Und dann denke ich halt auch so, ja, das sagt dann Cem Özdemir und dem stimme ich dann wirklich vollends zu, keine Regeln, also nichts befehlen oder sowas. Das Einzige, was die Menschen überzeugt, was mich immer überzeugt hat, sind Verhaltensweisen, Vorbilder von Menschen, die das einfach machen. Und wenn ich dann den Eindruck habe, denen geht's gut, die haben irgendwie einen Lebensspirit, der inspiriert mich auch. Dann frage ich ja vielleicht mal nach, Emma, wie machst du das, dass du so gut drauf bist, dass du dich so beweglich zeigst, obwohl du schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hast und so. Und dann möchte ich das wissen. Und daraus kann dann etwas entstehen, was die Menschen auch gesund erhält. Aber das Wort gesund allein schon halte ich für problematisch. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Aber da sind halt wirklich ganz wichtige Impulse. Nur, also irgendwie, keine Ahnung, vom Zeitpunkt her alles ein bisschen seltsam. Als wäre das neu und nichts ist neu. 40 Jahre zu spät oder 50 Jahre zu spät. Das Wissen über Ernährung ist groß einerseits. Andererseits gibt es immer wieder Sachen, die neu diskutiert werden. Für diese Sendung haben wir uns überlegt, wir stellen auf die eine Seite den Fleischkonsum als eine Position links oder rechts und auf der anderen Seite kommen die Veganer. Dass man so ein bisschen die beiden Positionen rechts und links, zwischen denen man sich bewegen kann, als vielleicht Extrempositionen. Ich selber habe festgestellt, dass es schwierig ist, selbst bei vielen Expertenfragen oder bei vielen Experten, mit denen man spricht, da zu einer klaren Haltung zu kommen, weil auch die Wissenschaft selber im Detail sich nicht ganz so einig ist, obwohl du gerade gesagt hast, dass man vieles doch eigentlich mittlerweile weiß. Dementsprechend versuchen wir uns jetzt in den folgenden 3 Stunden so ein bisschen zwischen diesen Polen zu bewegen und die Sachen anzudiskutieren und selber auch immer wieder zu erklären, wie wir eigentlich zu unserer Ernährungsweise kommen. Aber bevor wir das jetzt gleich tun, hören wir ein bisschen Musik. Ich habe mich dazu entschlossen, am Anfang Tafelmusik aus dem 17. Jahrhundert zu spielen von Johann Hermann Schein. Damals wurde zum Essensbankett leichte Musik in Anführungsstrichen gespielt. Das nannte sich dann musikalisches Tafelkonfekt. Und da hören wir einen weiteren Ausschnitt. Johann Hermann Schein, Banketto Musicale, Musik aus dem 17. Jahrhundert. Dafür wurde der Begriff Tafelmusik geprägt. Eine leichte klassische Musik, die zum Essen gespielt wurde. Seit 2 Jahren habe ich mich intensiv auf diese Sendung vorbereitet. Und zu Beginn habe ich mit einem Professor für Ernährungswissenschaften von der Uni Kiel gesprochen. Das ist der Frank Döring. Er ist Ökotrophologe. Die Ernährungswissenschaften wurden in den 70er Jahren populär. Und er hat mir so ein paar Grundlagen eigentlich erklärt, wie er dazu gekommen ist, nämlich über den Sport, und erklärt uns mal im Folgenden, wie sich das verhält, wenn man als Sportler mit der Ernährung arbeiten möchte. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe früher sehr intensiv Sport gemacht. So mein Spezialsport war Laufen, so Mittel- und Langstreckenlauf. Und da habe ich mich gefragt, wie kann ich mich denn ernähren, um vielleicht noch ein bisschen schneller zu laufen? Und in der Schule hatten wir gleichzeitig das Fach Biochemie, das mich sehr begeistert hat. Und diese Kombination aus Ernährung und Stoffwechsel, Biochemie, das ist eigentlich das, was bis heute mich sehr interessiert, wo ich eben meine Aufmerksamkeit drauf widme. Also es war, wenn man so will, einfach das Interesse, wie kann ich mit Ernährung vielleicht etwas schneller laufen, wie kann ich da zusätzlich punkten. Ja, und? Hat es irgendwie funktioniert? Was ist dann passiert? Ich habe dann so verschiedene Ernährungsformen ausprobiert und ich mache jetzt also schon auch heute noch eine Ernährung sozusagen, die praktisch für sportliche Tätigkeiten günstig ist. Wenn einer sich sehr ausbelastet, dann werden die Kohlenhydrate, die in der Muskulatur gespeichert sind, nahezu zu 100% genutzt. Ist dieser Speicher aber nicht voll, weil er die letzten 2-3 Tage davor nicht auf seine Kohlenhydratzufuhr mit der Ernährung geachtet hat, dann muss er mehr Fettverbrennung im Wettkampf machen. Und das führt dazu, dass man langsamer läuft. Okay, weil die Fettverbrennung auch ein langsamerer Prozess ist? Ist ein langsamerer Prozess und man braucht im Prinzip mehr Sauerstoff, um die Fette zu verbrennen. Und das führt automatisch dazu, dass man dann langsamer läuft. Das weiß man übrigens nicht nur jetzt in solchen Laufdisziplinen, das weiß man auch im Fußball, wenn man da so an die Fußballer denkt, jetzt in der Bundesliga alle 2-3 Tage ein Spiel, dann achten die auch heute sehr auf ihre Kohlenhydratzufuhr, um eben auch noch in der zweiten Halbzeit genügend Luft zu haben. Können Sie sagen, wie viel so ein Durchschnittskörper verbrennt bei so einem 10.000 Meter Lauf? Ja, das ist sehr intensiv. Dann sind das so 500, 600, 700 Kalorien, die dabei verbrannt werden. Und wenn das eben ausschließlich in Form von Kohlenhydrate passiert, im Idealfall, dann sind das eben 100 bis 150 Gramm Kohlenhydrate. Und das ist auch ungefähr die Menge, ein bisschen mehr, die wir in der Muskulatur speichern können. Vegetarian. I like ice cream, but not much dairy, 'cause it gets in my nose, it makes me gotta blows. Not like a farmer and it gets up on my clothes. It's rather unsightly, can even be frightening. But cold medication, it should not be taken lightly, because everything that I put in, it comes out again. And if I'm eating lean, it helps me stay thin. So check out my hair, I keep regretting. About my corn, I like it breaded. Hot from the oven, you said it. On the stomach, 'cause my food is unleaded. But not fossil fuels, I like olive oil. I like my eggs scrambled, then I never eat them boiled. The way to my heart is with the garlic clove. It smells hella sexy when it's on the kitchen stove. But red beans and rice, red beans and rice, red beans and rice, I could eat up. Das war Michael Franti, ein US-amerikanischer Sänger, ein musikalisches Lob auf Reis und Bohnen, also im Wesentlichen auf Kohlenhydrate. Und wir sind noch im Gespräch mit dem Ernährungswissenschaftler Frank Döring. Ernährung und Sport ist sein Thema, aber was sind denn die Tipps für Nichtsportler? Wenn man also nach Ernährung und Lebensstil praktisch fragt, was ist günstig, was ist gesund, dann kann man sagen, naja, die obere Priorität ist eine ausgeglichene Energiebilanz, dass man also nur so viel Kalorien zuführt, wie man verbraucht. Und da ist ja logisch, wenn man also jetzt sich wenig bewegt, was ja die meisten, die im Büro arbeiten, mit dem Auto vielleicht zur Arbeit fahren, im Sommer vielleicht mit dem Fahrrad, ist die Bewegung doch relativ gering. Wir haben eben auch viele Alltagsaktivitäten, haben wir Maschinen und ähnliches, so dass wir ja sozusagen wenig haben. Müssen wir also wenig zuführen. Dann kann man sich fragen, mit welcher Ernährungsform ist es vielleicht etwas leichter, dass man nicht mehr Kalorien zuführt, als man verbraucht. Und da wäre die Antwort, dass dieses auch eine Ernährungsform ist mit etwas mehr Eiweißzufuhr, auch etwas mehr Fettzufuhr und die Kohlenhydrate reduzieren. Also wenn wir vorher den 10.000 Meter Läufer empfohlen haben, sehr viele Kohlenhydrate aufzunehmen, ist es jetzt bei einem, der sich also wenig bewegt, gibt man die Empfehlung, passe deine Kohlenhydratzufuhr deiner Bewegungsaktivität an. Bewegst du dich viel, hast du dir Kohlenhydrate verdient und umgekehrt. Um auch hier ein Beispiel mal zu nennen, das übliche Frühstück mit vielleicht 2 Brötchen und Marmelade, Honig ist schon also eine ganz schön große Menge Kohlenhydrate. Und wenn dann also noch mittags und abends jeweils eine größere Sättigungsbeilage dazukommt, dann sind viele schon bei 300, 400 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, die viele, wenn sie nicht sich eben intensiv bewegen, praktisch nicht verbrauchen. Bewegung ist das eine. Joachim Dix hier in der langen Nacht zur guten Ernährung. Also die Energiebilanz soll stimmen. Aber der Herr Döring kommt vom Sport her und es ist auch immer so ein Leistungsgedanke dahinter. Das habe ich auch gedacht. Also so wie er das beschreibt, ist halt die Freude an der guten Ernährung oder auch die Freude am Sport oder an der Bewegung insgesamt, vor allem halt immer verbunden mit Selbstoptimierung, immer noch leistungsfähiger werden zu wollen. Und da würde ich halt immer ansetzen und sagen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Also wer sich gut ernährt und viel bewegt, der wird sozusagen ganz nebenbei auch erfahren, dass er vielleicht erholsameren Schlaf hat, dass er entspannter im Umgang mit anderen Menschen ist, dass er dadurch auch Arbeitsprozesse leichter managen kann. Nur sich das immer zum Ziel zu machen, da würde ich halt die Menschen mehr dazu einladen, halt zu sagen, mach es nicht um zu irgendetwas zu kommen, sondern mach es, weil es dir Freude macht. Weil das bleibt dann eben oft auf der Strecke. Ernährungsfragen sind eben, wir essen auch nur die Dinge, die wir gerne essen. Also insofern ist auch so ein allgemeiner Ernährungsplan, wie sich eine ganze Bevölkerung oder wie sich ganze Gruppen ernähren sollen, die halte ich für sehr problematisch, weil am Ende des Tages ist es halt wichtig, nicht nur mit dem Willen, sich der Ernährung zuzuwenden, sondern auch mit der Freude, wenn ich mir halt irgendwie schon beim Schlafengehen Gedanken darüber mache, ah, was gibt's denn morgens zum Frühstück und so, weil ich mich darauf freue. Man kann ja auch ohne Essensgedanken schlafen gehen, aber das ist halt, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt, den ich stark machen würde, sowohl beim Essen als auch beim Bewegen, beim Leben insgesamt. Auch bei der Arbeit sollten wir nicht arbeiten, um Urlaub machen zu können oder sowas. Wenn die Arbeit selber keine Freude macht, such dir einen anderen Job. Dazu gehört auch, dass man das Essen selber zubereiten kann. Der Frank Döring hat gesagt, unter dem Stichwort Clean Eating geht es um unverarbeitete Kost und er gibt eben den Tipp, dass man möglichst unverarbeitete Kost zu sich nimmt. Ich mache zwar viel Sport, viermal die Woche, aber im Alltag bewege ich mich auch nicht so viel, sodass ich meine Kohlenhydratzufuhr, also eher etwas weniger und dafür mehr Eiweiß esse. Das ist eine Konzept, was ich tatsächlich praktiziere. Und das zweite sozusagen in Kombination ist Clean Eating. Das heißt, ich versuche nur Lebensmittel oder nur Nahrungsmittel zu essen mit einer geringen Zutatenliste. Also möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Also Beispiel auf einem Quark gibt es keine Zutatenliste. Und ich würde also sozusagen eher zum Quark neigen als zum Proteinpudding, was eine sehr lange Zutatenliste hat. Deswegen würde ich aber niemals sagen, dass man nicht auch einen Proteinpudding essen kann. Aber ich versuche so möglichst viele unverarbeitete Lebensmittel, die man eben selber dann zubereitet, zu verzehren. Da würde ich sagen, das liegt so vielleicht bei 80%. Okay. Warum? Weil man weiß, dass das unverarbeitete Lebensmittel, das weiß man aus Studien auch, ist die Gefahr, dass man zu viel Energie aufnimmt, nicht so groß. Ein traditionelles Mittagessen mit vielleicht einer Scheibe Fleisch und ein paar Kartoffeln und Gemüse, da können Sie sich nicht überessen. Wenn Sie aber eine Pizza haben, dann haben Sie locker 1000 Kalorien weg. Deswegen will ich aber nicht eine Pizza verteufeln, aber sozusagen die Gefahr, dass man sich überisst mit diesen Lebensmitteln, die keine oder nur eine geringe Zutatenliste und wenig verarbeitet sind, ist wesentlich geringer. Clean Eating, das ist der Rat von dem Ernährungswissenschaftler Frank Döring und gerade eben hat er über Studien gesprochen, wie Studien belegen, das ist mir in dieser Arbeit zur Ernährung immer wieder über den Weg gelaufen, also Studien belegen, Studien belegen, Studien belegen. Ja, was belegen denn Studien eigentlich? Ich habe den Frank Döring auch gefragt, er ist ein Experte darin und er hat eine sehr differenzierte Einschätzung zu diesem Thema. Der Laie würde sich vorstellen, okay, eine Ernährungsart, beispielsweise eine vegetarische Kost oder eine Kohlenhydrat-angepasste, also relativ arme Kost, je nach Bewegung, das wird jetzt einfach so gemacht, dass Personen sozusagen einer mal vielleicht die vegetarische Kost und die andere Personengruppe eine Mischkost erhält. Solche Studien werden auch gemacht, die kann man dann nicht doppelblind machen, wie eine Medikamentenstudie, das geht naturgemäß nicht, aber man kann trotzdem in Gruppen einteilen, man kann dann vielleicht nach einer gewissen Zeit die Gruppen auch wechseln, aber das kann man ja nur praktischerweise über einen kleinen Zeitraum von den ernährungsbedingten oder abhängigen oder mitbedingten Erkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Herz-Kreislauf-Erkrankung, da reden wir ja von Jahrzehnten. Die können wir niemals in solchen Art Studien abbilden. Aber man würde ja gern eben wissen, wie ist es in größeren Bevölkerungsgruppen, gar 100.000. Und dann ist man eben auf sogenannte epidemiologische Studien angewiesen, wo man also tatsächlich, da gibt es weltweit genügend Studien, 100.000, 200.000 Personen inkludiert hat. Gibt es jetzt zum Beispiel die nationale Kohorte hier in Deutschland. Und dort werden dann über Jahre, und in den USA zum Beispiel über Jahrzehnte, werden Menschen praktisch verfolgt bezüglich ihres Lebens- und Ernährungsstils. Und dann hat man sehr, sehr große Zahlen, was erstmal ja gut erscheint und verlässlich ist, aber man bekommt eben nur Korrelationen raus, also Zusammenhänge, zwischen, sagen wir mal, einer Ernährungsform und dem Auftreten von Diabetes Typ 2 beispielsweise. Und dann hat man noch so als dritten Zweig biochemische Stoffwechsellaboruntersuchungen, die wesentlich detaillierter sind. Und die dort gefundenen Ergebnisse müssen irgendwie, was so den Mechanismus, die Ursachenforschung anbelangt, mit den anderen Befunden übereinstimmen. Und dann bekommt man sozusagen ein Gesamtbild aus mindestens drei verschiedenen Studientypen. Studien sind mit Vorsicht zu genießen, das sagt Frank Döring, Professor für Ernährungswissenschaften an der Universität in Kiel. Ja, das war Joss Stone, britische Soul-Sängerin. While you're out looking for sugar, somebody gonna take your honey. Also wenn du nach dem Zucker suchst, nimmt dir jemand anders den Honig weg. In der Popmusik spielt der Zucker eine große Rolle, wird immer wieder gerne benutzt, aber es geht eigentlich selten um das Lebensmittel, sondern es geht meistens um die große Liebe. Naja, ich finde das aber doch interessant, dass die Analogie, diese Umwandlung eines Lebensmittels in Koseform für den Geliebten, für die Geliebte. Ich vermute mal, dass wenn man sich die Texte aus dem 18., 19. Jahrhundert noch anschauen würde, da ist es noch bei weitem nicht so verbreitet. Also erst mit dem Aufkommen des Industriezuckers ist dann eigentlich auch, weil das eben zum täglichen Essen auf einmal dazugehörte, ist dann halt auch das Süße so in den Alltag hineingekommen, dass man dann halt irgendwann angefangen hat, eben auch, hey, Sugar Baby, oh Honey. Und also das ist ja im Alltag bei vielen so verbreitet, in die Musik dann mit eingeflossen und es hat halt gleich irgendwie so was Beschwingtes. Und trotzdem spielt der Zucker dabei, glaube ich, schon so eine Rolle, also auch der tatsächliche Zucker, weil der unser Leben so verändert hat, gerade im 20. Jahrhundert. Zu dem tatsächlichen Zucker kommen wir jetzt. Es geht weiter mit Katrin Böttner. Sie ist Fachsachbearbeiterin für gesunde Ernährung und Ernährungsbildung bei der Verbraucherzentrale in NRW. Sie ist so wie Frank Döring Ökotrophologin. Und ich bin vor ein paar Wochen zu ihr mit verschiedenen Zutaten in ihr kleines Büro gekommen und wir haben uns mal so ein bisschen durch die Zutaten gearbeitet. Also ein kleines Menü haben wir gemacht. Am Anfang gab es einen Salat und in der Mitte gab es ein Stück Fleisch und am Ende gab es eben den Nachtisch. Und mit dem Nachtisch fangen wir mal an, denn die Frage war natürlich, kommt da irgendwie Zucker an den Nachtisch? Ich hatte einen Quark und einen Joghurt dabei, aber wie süßen wir den denn jetzt? Da gibt es eine große Auswahl, weißer Industriezucker, brauner Zucker, Honig und die exotischeren Varianten wie Agavendicksaft oder Kokosblütenzucker oder Stevia und vieles mehr. Letztendlich bestehen all diese Substanzen aus Zucker. Mal ist es mehr Fructose, mal Glucose, mal, aber es läuft darauf hinaus, dass all diese Substanzen süß sind, weil sie Zucker enthalten. Mhm. Die haben einen Eigengeschmack zum Teil, manche mehr, manche weniger. Zum Beispiel Joghurt mit Honig ist ja so ein Klassiker, ne? Da ist das dann gewünscht und gewollt. Manchmal kann der vielleicht auch ein bisschen lästig sein, je nachdem, worauf man steht, der Eigengeschmack. Was sie eigentlich alle gemeinsam haben, ist, dass sie teurer sind. Und viele davon kommen von weit her. Also die Klimabilanz ist häufig gar nicht so erfreulich. Zum Beispiel von Agavendicksaft und Kokosblütenzucker und Dattelsirup und all sowas, weil ja, Zuckerrüben wachsen hier, die Agaven eher nicht, also sind das schon exotische Lebensmittel, für die man mehr bezahlt. Ich würde ja sagen, statt Agavendicksaft zum Beispiel taugt Rübenzuckersirup ganz fantastisch, ich finde den auch sehr lecker, also der hat natürlich eine starke Farbe. Fällt etwas mehr auf. Ich mag den aber gerne. Den kann man auch ganz gut in so ein bisschen in Bratensoße tun. Bei mir sitzt Joachim Dix und du hattest es eben schon am Anfang erklärt. Du bist seit vielen Jahren Diabetiker. Was ist da eigentlich genau los? Es geht um Blutzuckerspiegel, es geht um Insulin. Erklär uns mal kurz, was da passiert im Körper. Genau, Diabetes mellitus ist halt eine sehr weit verbreitete Krankheit. Also allein in Deutschland sind ca. 7,2% der Bevölkerung daran erkrankt. Der kleinere Teil leidet an Diabetes mellitus Typ 1, die insulinpflichtigen Diabetiker. Der größere Teil ist der Bereich Diabetes mellitus Typ 2. Bei den Typ 1 Diabetikern fehlt das Insulin. Insulin ist das Hormon, was dafür sorgt, dass die Kohlenhydrate, die wir mit der Nahrung aufnehmen, zu den Körperzellen gelangen kann. Und dann ist das, man vergleicht das immer mit Schlüssel und Schloss. Das Insulin ist der Schlüssel, um das Schloss der Körperzelle zu öffnen. Und dann kann die Energie, die Glucose, können die Kohlenhydrate in die Körperzellen eindringen und dann eben die Muskeln auch mit der Kraft versorgen. Bei dem Diabetes Typ 2 gibt es noch genügend Schlüssel, also Insulin ist da, nur die Körperzelle hat sich so deformiert, so verändert, dass die Schlüssel nicht mehr öffnen können. Das heißt, bei der einen Form des Diabetikers oder bei der einen Erkrankung ist die Körperzelle verändert und bei der anderen fehlt Insulin. Also was die Ursache der Erkrankung angeht, zwei sehr unterschiedliche Dinge. Bei dir fehlte das Insulin, ich glaube mit Mitte 20. Ja. Ist diese Erkrankung dann ausgebrochen? Kurz nachgefragt, wie lässt sich denn erklären, dass du bis dahin klargekommen bist? Du bist einigermaßen klargekommen. Ja, ich bin sehr gut klargekommen. Ich habe mich halt nur, das konnte ich dann rekonstruieren, von meiner frühen Kindheit an, durch meine Jugend hindurch und ins Erwachsenenalter hinein, häufig sehr zuckerreich ernährt. Das ist typisch gewesen für die Zeit damals. Genau, ist nicht anders gewesen bei mir, würde ich jetzt spontan sagen. Genau, ist bei ganz vielen so. Nur wenn man dann halt eine gewisse Disposition hat. Die genaue Ursache für Diabetes Typ 1 kennt man gar nicht. Also da gibt's keine genetische Vorprägung unbedingt. Und insofern, was vielleicht auch Pech oder wie auch immer. Ich habe das dann halt irgendwann erkannt, mir hilft diese sogenannte Krankheit schon dabei, auch im Alltag mir immer wieder bewusst zu machen, gib Acht auf dich. Wenn ich da so weitergelebt und gemacht hätte, wie ich das bis dahin getan hatte, weiß ich nicht, dann wären noch ganz andere Krankheiten vielleicht dazu gekommen. Also insofern habe ich das dann irgendwann umgemünzt und gesagt, die einen nennen es Krankheit, ich nenne es Wegbegleiter. Nur zum Verständnis, Kohlenhydrate werden im Körper umgewandelt in Zucker? Genau, das sind lange Zuckerketten in einer gewissen Weise. Je länger die sind, desto besser für Diabetiker, aber auch insgesamt ist es gut für Menschen. Das heißt, wenn wir Nudeln essen, wenn wir Reis essen, wenn wir Kartoffeln essen, sind das kohlenhydrathaltige Lebensmittel oder Nahrungsmittel, je nachdem. Und die werden dann im Körper in kleine Glukoseeinheiten geteilt. Und erst wenn die so geteilt sind, wenn diese Ketten zerlegt worden sind, können die in die Körperzellen überführt werden. Und der Unterschied zwischen der Glukose oder dem Zucker ist, dass da diese Ketten schon direkt viel kürzer sind. Ist das genau, richtig? Genau, wenn man Traubenzucker isst, dann ist es halt sofort im Blut sozusagen und kann dann den Körperzellen auch zur Verfügung gestellt werden. Nur bei all diesen Süßungsmitteln, die ja gerade aufgezählt worden sind, das sind allesamt, bis auf Honig, allesamt industriell hergestellte Zuckerarten. Und da würde ich halt aufgrund meiner Erfahrung oder auch das, was die meisten Ernährungsberater dazu sagen würden, wenn schon Süße, dann Honig. Weil in den Lebensmitteln, die den Namen verdienen, Lebensmittel, also nicht nur Nahrungsmittel, sondern die haben halt eine Lebendigkeit in sich. Und in jedem Lebensmittel ist diese Triade von Kohlenhydrat, Fett und Protein enthalten. Und das hat man bei industriellen Zuckern eben nicht. Das ist reiner Zucker. Deshalb ist der auch so gefährlich. Keine Fette, keine Proteine. Genau, da ist halt nichts von diesen. Und erst durch diese Triade wird das halt für unseren Stoffwechsel sehr zugänglich. Der Kohlenhydratstoffwechsel, der Fettstoffwechsel und der Proteinstoffwechsel sind drei Stoffwechselsysteme in unserem Körper, die halt ineinander greifen. Und wenn die nicht gleichmäßig auch gut versorgt werden, dann kommt es zu Störungen. Und Diabetes ist ja letztlich halt eine Stoffwechselerkrankung, Adipositas auch. Und insofern ist darauf immer besonders Acht zu geben. Also diese Natürlichkeit der Lebensmittel. Wir hören ein bisschen Musik. Und zwar von den Rolling Stones, Brown Sugar. Kommen noch mal ganz kurz darauf. Mit dem Brown Sugar wird der braune Zucker bezeichnet. Bei den Rolling Stones geht es auch um eine Liebe, aber es geht auch um Heroin. Das vermutet man. Ja, also wird zumindest immer wieder darauf angespielt. Also auch da finde ich ganz interessant, dass man also Sugar mit so einer harten Droge, die Heroin ja nun mal ist, aber eben auch für bestimmte Art von Glücksgefühlen, ja, von denen, die sie mal zu sich genommen haben. Also problematisch ist ja vor allem halt die Sucht, aber nicht das Gefühl, was sich unmittelbar in den Menschen dann auszubreiten scheint. Auch da kommt der Zucker wieder ins Spiel. Die Rolling Stones und Brown Sugar. Wir sind immer noch bei Frau Böttner in Düsseldorf und wir haben dieses kleine Menü vorbereitet. Am Anfang ging es los mit Salat. Die Rückfrage an Joachim Dix. Wenn für dich als Zuckerkranker der Zucker nicht so gut ist, macht es dann auch nicht direkt Sinn, auf Salate umzusteigen, also auf Lebensmittel, in denen zwar diese drei Bestandteile drin sind, wie du eben erklärt hast, aber der Zucker doch nicht in der Mehrheit ist sozusagen. Ja, ja, also ich bin ein leidenschaftlicher Rohkostler. Also Salate mit Salaten futter ich mich meistens abends. Das verträgt nicht jeder. Nicht jeder kann irgendwie, wenn er nach 18, 19 Uhr noch viel Salat gegessen hat, dann gut schlafen. Das sollte man dann für sich so rausfinden. Für mich ist es perfekt. Und ich esse teilweise Unmengen und brauche so gut wie kein Insulin. Und das ist halt immer das Wichtige dabei. Es schmeckt mir. Es gibt so viele tolle Gemüsesorten, die man roh verzehren kann. Und ob das Brokkoli, wo ich lange Zeit nicht gedacht habe, dass man das so roh essen kann. Aber sämtliche Kohlsorten auch. Rotkohl kann man auch einfach roh verzehren. Und wenn man sich dann halt ein bisschen was mit Olivenöl oder mit anderen Salatsoßen noch einfallen lässt, dann ist das ein Gaumenvergnügen. Ich feiere das jeden Tag und natürlich ist es für mich auch hilfreich, weil ich dann so gut wie kein Insulin dafür nötig habe. Hören wir mal, was Katrin Böttner zum Salat sagt. Ich würde sagen, dass es häufig Gerichte sind, die nicht so satt machen, also eher so Kleinigkeiten vorweg. Und so ein Salat vor der Hauptspeise ist auch gar keine so schlechte Idee, weil das den Magen schon mal ordentlich füllt. Mit Gemüse und nicht mit schweren Inhaltsstoffen. Es ist meistens nicht so viel Fett dabei. Verschiedene Gemüsesorten, wenn es ein bunter Salat ist, das ist schon mal eine ganz gute Basis an sich. Jetzt habe ich hier zum Beispiel den Romana, das ist ein grüner Salat, der ist relativ neutral, glaube ich so, im Gegensatz zum Radicchio, der diese Bitterstoffe hat. Genau, da gibt es zwei verschiedene Salatfamilien. Dieser grüne Salat gehört zur Lattichfamilie und das sind Salate, die haben relativ wenig Eigengeschmack und sind auch nährstofftechnisch nicht so weit vorne dabei. Also es ist natürlich ein gesundes Lebensmittel, aber diese Salate mit den Bitterstoffen, also hier Radicchio zum Beispiel oder Chicorée auch, genau, die gehören zur Zichorienfamilie und die sind etwas nährstoffreicher und ja auch intensiver im Geschmack. Wie sehr verändern sich solche Stoffe? Weil wir hatten eben Salat mit Radicchio und dann sagte der eine, der schmeckt ja gar nicht mehr bitter. Das wird weggezüchtet? Fragezeichen. Ist das so? Also das wird teilweise reduziert, ja, um das die Gemüsesorten gefälliger schmecken zu lassen. Aber gerade bei den Salaten ist das ja auch ein Stück weit gewünscht. Also da schmeckt man das ja noch deutlich raus. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die das verursachen, diese Bitternote. Und die sind auch durchaus für uns gut. Man sagt zum Beispiel, dass sowas hilft bei der Entgiftung? Naja, also für die Entgiftung ist vor allem die Leber zuständig. Die Bitterstoffe habe ich ja als verdauungsfördernd und appetitanregend. diese Wirkung sollen sie haben. Das ist immer alles die Frage, wie intensiv das erforscht ist. Aber es ist zweifellos so, dass sekundäre Pflanzenstoffe wie diese Bitterstoffe für uns notwendig sind, für unseren Organismus, obwohl sie nicht zu diesen Hauptnährstoffen zählen. Call Any Vegetable. Frank Zappa singt über seine Liebe zum Gemüse. Sie hören die lange Nacht im Deutschlandfunk. Heute geht es um die richtige Ernährung. Und wir sind immer noch bei der Katrin Böttner, die als Ernährungsberaterin in der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf arbeitet. Wir haben gesprochen über den Salat und das Gemüse. Und oft gibt es zum Salat auch noch gerne ein Brot dazu. Und das ist die Frage, nimmt man also vielleicht ein Weißbrot oder nimmt man dann ein Vollkornbrot? Und Katrin Böttner hat ihre Meinung dazu. Vollkornbrot hat viel mehr Ballaststoffe und auch mehr Mineralstoffe zum Beispiel und Vitamine, weil in den äußeren Schichten des Getreidekorns viel, viel mehr Nährstoffe enthalten sind als im Kern. Aber ja, der Ballaststoffgehalt spielt da eine große Rolle bei den gesundheitlichen Vorteilen vom Vollkornbrot. Und da geht es im Prinzip darum, wie das Korn verarbeitet ist und welches Korn man überhaupt nimmt? Jein. Also es gibt nicht nur Weizen-Vollkornbrot, sondern auch Dinkel- und Roggen-Vollkornbrot. Und auch aus Dinkel und Roggen kann man auch Auszugsmehl machen, nur aus dem Kern des Korns. Mhm. Und da ist dann eben an Nährstoffen nicht so viel enthalten. Das steht hauptsächlich aus Stärke. Und das ist am Ende das Korn, das gesamte Korn ist das, was eigentlich gefragt ist für eine vollwertige Kost. Mhm. Möglichst unbearbeitet, anstatt irgendwie geschält. Und was passiert sonst eigentlich bei diesem Vorgang, dass das Mehl... Ja, es ist die Frage, wie viel vom Korn mit vermahlen wird. Mhm. Es gibt ja da Typzahlen bei Mehl. Weizenmehl zum Beispiel kann man von Typ 405 bis Vollkorn kaufen. Und die Typzahl, die erklärt sich durch den Aschegehalt, der beim Verbrennen entsteht. Das heißt, bei einem hellen Mehl, einem Typ 405er, das wäre so ein klassisches Kuchenmehl, also weißer als weiß sozusagen, da bleibt nicht viel übrig, weil da zum Beispiel wenig Mineralstoffe drin sind. Und bei einem Vollkornmehl bleibt viel mehr übrig. Katrin Böttner, Ökotrophologin bei der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf, hat mir dabei geholfen, ein Menü zusammenzustellen und erklärt, was in den einzelnen Zutaten drin ist. Und wir hören jetzt die deutsche Jazzsängerin Liambico mit dem Stück Break Your Bread. Of sleep, you have to go out into the stream. Your brain still hurts from yesterday's dirt. You don't want to be disturbed. Just break your bread. You want to leave a storm behind you. Close some door inside you. You want to be reborn, want to be left alone. Just share your bread. Who knows what's on the other side? Take some courage to make the flight. A man approaches you for some sense. The band in the subway's playing that same old chant. You don't want to see, hear, or smell anyone else. Just break your bread. Wir bleiben noch beim Vollkorn hier in der langen Nacht zur richtigen Ernährung. Joachim Dix ist tatsächlich Experte im Vollkorn. Und ich bin kein Experte und ich tue mich immer schwer damit, wirklich zu begreifen, was der Unterschied ist zwischen dem Vollkornmehl und dem Auszugsmehl, zwischen dem Vollkornreis und dem in Anführungsstrichen normalen Reis. Und das Gleiche gilt ja auch für Nudeln. Wo ist der entscheidende Unterschied? Also bleiben wir einfach mal bei dem Getreide und bei dem Brot. Das Ganze ist irgendwann 1870 circa entwickelt worden. Und zwar ging es da halt darum, wie kann man Mehl haltbar machen? Und dann hat man halt festgestellt, wenn man das Getreide schält, dann ist das Mehl deutlich länger haltbar. Es kann Wochen gelagert werden, bis es dann halt zu Brot verarbeitet wird. Und ich gehe mal fest davon aus, da hat sich keiner was dabei gedacht, außer unter diesen Effizienzgesichtspunkten. Natürlich konnte man dann auf einmal auch viel mehr Brot auf Halde bringen und besser planen und höhere wirtschaftliche Gewinne auch erzielen, aber auch mehr Menschen mit Brot versorgen. Kurze Zwischenfrage, ist nur das Mehl dann länger haltbar oder wäre auch das Brot länger haltbar, das mit diesem Mehl entsteht? Vor allem erstmal das Mehl. Bleiben wir beim Mehl. Also ob das Brot dadurch auch länger haltbar ist, das kommt dann wieder darauf an, ob man da noch Zucker mit reinnimmt und so. Also auch Zucker hat ja unter Haltbarkeitsgesichtspunkten sehr viele Vorteile zunächst gebracht. Also das waren durchaus Aspekte, die noch nicht mit gesundheitlichen Folgeschäden assoziiert gewesen sind. Also ich glaube, die Anfänge sind erstmal ökonomischer Natur gewesen. Und dann hat man aber eines dabei übersehen, dass also diese Triade, von der ich vorhin schon so gesprochen habe, von Kohlenhydrat, Eiweiß und Fett, dass dieser Anteil, Protein- und Fettanteil, von dem Getreide dann auch abgeschält worden ist. Und das Getreide ist dann nicht mehr keimfähig. Und ich meine, Keimfähigkeit ist also wirklich der Ausdruck für Lebendigkeit. Also es gibt auch immer wieder diese Geschichte, dass man ein Getreidekorn aus dem Permafrost herausgeholt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube daran, dass man dann irgendwie mit noch 2 Millionen Jahren oder keine Ahnung, wie lange das da gelegen hat, dass das immer noch keimen kann. Was für ein Wunder ist die Natur, dass ein Getreidekorn so lange keimfähig ist. Und wenn es nicht mehr 1 Million Jahre ist, dann, aber es geht über Jahre. Das wissen Bauern auch zu berichten. Also wenn die halt irgendwie Getreidekörner auf die Erde bringen, dann kommen die halt manchmal erst nach Jahren zum Vorschein. Okay, das heißt, die Keimfähigkeit ist nicht immer sofort ersichtlich. Nein, nein, nein. Also ich prüfe das. Ich backe ja selber seit einiger Zeit, also seit 2 Jahren circa, selber auch mitgebracht? Mein Brot. Habe ich auch mitgebracht. Können wir nachher mal eine Scheibe probieren. Und wie prüfst du das? Ich prüfe das, indem ich das halt in Wasser einlege und dann in einem Keimglas, also so, wo man das Wasser auch abtropfen lassen kann, dann lasse ich das dann 1/4 Stunde im Wasser stehen, dann gieße ich das ab und dann abends nochmal, am nächsten Morgen nochmal und dann nochmal einen Abend, nach 2 Tagen fängt es spätestens an zu keimen. Also das mache ich mit Dinkelgetreide und mit Roggengetreide. Also das Getreide, was ich fürs Brotbacken brauche, aber auch, reden wir vielleicht nachher auch noch darüber, für mein Frühstück, das Frischkorngericht, dafür verwende ich auch diese Art von keimfähigem Getreide. Und da sind eigentlich die ganzen Stoffe drin, auch in mit diesen Triaden, die der Körper eigentlich braucht. Ja, nur genau. Da. Also vor allen Dingen auch Vitamin B1, Vitamin B-Komplexe sind halt in diesem Getreide mit enthalten. Da gibt's aber auch unterschiedliche Studien dazu. Also ich habe meine Gesundheitsberaterausbildung in der Tradition des Arztes Max Otto Brucker gemacht und der legt ja eben sehr großen Wert darauf, dass also diese Vitamin B-Komplexe durch diese Art von Ernährung, durch die voll vitalreiche Vollwertkost erzielt werden kann. Und da ich das jetzt mittlerweile seit 20 Jahren so praktiziere, kann ich halt nur sagen, ich habe den Eindruck, es stimmt. Und vor allem aber, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, ich wiederhole das gerne, vor allem schmeckt es mir und deshalb brauche ich mich dann irgendwie nicht groß dazu zu treiben oder ich brauche nicht immer dieses Wissen zu aktivieren, sondern, naja, also bei dem Brot ist es zumindest für mich ganz wichtig zu wissen, was da drin ist. Das kann mir halt kein Bäcker garantieren. Also ich habe bei mir in der Nähe einige Bäcker und was ich halt immer mache, ist, ich frage, Ist das Vollkorngetreide, was ihr verwendet? Wie viele Tage liegen zwischen Vermahlung, also Vermehlung, dem Mahlprozess und der Verarbeitung des Mehls? Und wenn das halt länger als 4-5 Tage her ist, dann ist halt leider jedes Vollkorngetreidemehl auch so wie Auszugsmehl. Die ganze Lebendigkeit ist dann weg. Das heißt, alles an Mehlen, was ich im Bioladen als Biomehl einkaufen kann, wenn es da länger als 5-6 Tage liegt, dann kann ich gleich Auszugsmehl nehmen. Das ist halt leider so. Das verfliegt sozusagen, oder was? Nein, die Keimfähigkeit ist verloren. Okay. Man kann ja den Test machen. Man kann ja dann mal Mehl irgendwie keimen lassen. Funktioniert nicht. Ist ja klar. Also das, wenn das Getreide aber länger liegt, dann können es eben auch kann es nach Jahren noch keimen. Und diese Lebendigkeit, die sollten wir eben auch mit in uns aufnehmen. Alles, was wir in uns aufnehmen, wird ja auch ein Teil von uns. Da für mich eine abschließende Frage. Wenn ich das höre, dann habe ich den Eindruck, das ist gar nicht so leicht, an so ein Getreide zu kommen, was keimfähig ist. Also es ist nicht das weiße Auszugsmehl. Und selbst wenn ich ein gutes Getreide noch nicht vermahlen kaufe, vermutlich im Bioladen, da ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß, dass das so ist, oder selbst also, da nicht? Also ich hole das tatsächlich in einem Bioladen, mache dann immer diesen Test und wenn es nicht keimt, bringe ich es zurück. Und die nehmen das auch zurück. Und also, wie oft klappt es nicht? Also mittlerweile, ich will hier keine Werbung machen, aber es sind halt Demeter-Produkte, die also bestimmten biologischen Anbauverfahren auch unter regelmäßigen Tests eben ausgesetzt sind. Und da mache ich eigentlich immer gute Erfahrungen. Würdest du denn trotzdem sagen, dass das Vollkorn, so sehr das auch immer gesagt wird und auch beworben wird, doch für die allermeisten Menschen gar nicht selbstverständlich ist, einfach in der täglichen Nahrungszufuhr? Ja, es ist die absolute Ausnahme, wenn man mal in den Städten aus dem Bahnhof heraustritt oder sowas und einfach nur mal Umschau hält, was gibt's denn hier an Essensangeboten? Dann ist etwas, also mit Rohkost und Vollkorn und so, ich glaube, dann hat man erstmal 2-3 Kilometer zu gehen. Da ist halt nichts. Und da haben die Leute aber Appetit und auch Hunger und Wartezeiten werden gerne mit Essen verbracht und so. Und das ist schon auffällig, dass diese Möglichkeiten, selbst für Menschen, die das gerne machen, die es nicht immer selber dann schon im Gepäck haben, das Angebot ist nicht richtig groß. Gerade weil ja auch die vegane Seite sagt, wenn man nochmal wieder zurückkommt auf diese beiden Pole, Fleisch, vegan, die vegane Seite sagt, es geht, ja, wir könnten uns ohne Fleisch ernähren, aber es ist wichtig, dass wir auf Vollkornprodukte zurückgreifen. Ja. Weil wir da eben lebendige Stoffe zu uns nehmen, die wir dringend brauchen und die wir sonst nicht bekommen. Genau, also da bin ich auch fest von überzeugt, dass wenn man das mehr oder minder, also flächendeckend, immer nur wenn die Leute das wollen. Also wenn, ich meine, natürlich ist, ich erinnere mich in meiner Kindheit, ich brauche nur die Augen schließen, sehe mich irgendwo in Preetlitz in einem kleinen österreichischen Dorf in der Steiermark beim Frühstück sitzen und da sind halt die Auszugsmehlbrötchen, die knuspern so schön in meinem Ohr, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Und da habe ich dann auch leckere Erdbeermarmelade und Butter, immerhin Butter, keine Margarine. Und das sind natürlich auf einer Geschmacksebene Erinnerungen, die mir auch Glücksgefühle bereiten. Und hin und wieder esse ich das auch so. Nur weiß ich eben mittlerweile, dass das halt nicht so den Alltag bestimmen sollte. Und im Alltag, bleibe ich dann halt gerne bei Vollkorn. Joachim Dix erklärt uns seine Sichtweise auf das volle Korn hier in der langen Nacht im Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Es geht um die richtige Ernährung und zum Abschluss der ersten Stunde hören wir noch einen Ausschnitt vom Wiener Gemüseorchester. Ein Kammerorchester, das sich darauf spezialisiert hat, mit Gemüse Musik zu machen. Also zum Beispiel werden Mohrrüben zu Flöten und Auberginen werden zu Schlaginstrumenten. Musik Vegetarisch, vegan oder doch lieber mit Fleisch? Eine lange Nacht über die richtige Ernährung. Durch die Sendung führt Jan Tengeler gemeinsam mit Joachim Dix, der zu Gast ist. Und in der zweiten Stunde geht es vor allem ums Fleisch. Wir bringen eine historische Einordnung und wir gehen auf die Jagd bzw. reden über die Jagd, die sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreut. Es gibt mehr Menschen als je zuvor, die den Jagdschein machen oder gerne machen möchten. Dann soll es aber auch gehen um die Folgen der Fleischeslust, und der Fleischkonsum wird auf den Prüfstand gestellt. Und es geht auch nochmal darum, dass die Nahrung eine Ware ist und was es bedeutet, wenn das Lebensmittel auf eine Industrie stößt. Was ist der Mensch? Die Antwort ist, er isst viel, fast alles. Es gibt nur ein paar wenige Sachen, die er nicht gut verdauen kann, zum Beispiel Gras. Und das Fleisch ist nun seit vielen Jahrtausenden auch Bestandteil der Ernährung des Menschen. Joachim Dix, wie hältst du es mit dem Fleisch? Also ich habe mich da vor circa 4-5 Jahren von verabschiedet, habe aber immer gerne Fleisch gegessen, nie besonders viel. Aber also so Lamm und Ente, Wildfleisch habe ich immer gerne gegessen. Würde ich wahrscheinlich auch heute noch tun. Es ist bei mir weniger eine Ernährungsfrage gewesen, sondern eher so eine ethische Frage. Also Tierwohl? Ja, eine Rolle? Ich mag einfach, gut, wir kennen alle diese Bilder, die sind nun auch seit Jahrzehnten bekannt, von den erbärmlichen Zuständen, in denen Tiere gehalten werden, die uns dann auf den Tisch gesetzt werden, und dann diese Vorstellung, dass sie alle mit Antibiotika so vollgepumpt sind, dass das unsere Antibiotikaresistenz eben auch noch befördert. Da gibt es ja nun ernstzunehmende Mediziner, die halt sagen, da droht uns noch wirklich eine große Katastrophe. Also kommen wir darauf zu sprechen später. Ja, das sind alles so zusätzliche Aspekte, aber ich habe diese Bilder dann irgendwann nicht mehr so aus dem Kopf bekommen und habe dann halt auch gemerkt, du kannst genauso gut leben, ohne Fleisch zu essen. Und dann war das eine Entscheidung eher vom Kopf her als vom Geschmack her, und damit lebe ich ganz gut. In seinem Buch Fleisch, weshalb es die Gesellschaft spaltet, aus dem Jahre 2021, beschreibt der Historiker Ilja Steffelbauer die Entwicklung menschlicher Essgewohnheiten aus anthropologischer Sicht, ein durchaus provokantes Buch. Aus der langen evolutionären Vorgeschichte unserer Spezies sind unsere Vorfahren mit einer biologischen Ausstattung hervorgegangen, welche prinzipiell die Möglichkeit beinhaltet, Fleisch zu konsumieren. Dies manifestiert sich unter anderem in einem aus Schneide-, Eck- und Mahlzähnen bestehenden Gebiss. Unsere entferntesten Vettern, die mächtigen Gorillas, sind tatsächlich so gut wie ausschließlich Pflanzenfresser. Aber das Verhältnis zwischen Dick- und Dünndarm ist bei Menschen anders als bei den großen Primaten, die sich zu einem größeren Teil von schwer aufzuschließender, zellulosereicher Pflanzennahrung ernähren. Der menschliche Verdauungstrakt besteht hauptsächlich aus dem Dünndarm, welcher zur schnellen Aufschließung von Proteinen geeignet ist. Ja, also der Mensch kann Fleisch essen, und das hat er laut Ilja Steffelbauer auch die meiste Zeit seiner Existenz auf dieser Erde getan. Und zwar als Jäger, aber auch als Sammler, und das hat nochmal ganz andere Konsequenzen gehabt. Der anatomisch moderne Mensch lebt seit ungefähr 300.000 Jahren auf diesem Planeten, und grob 290.000 davon waren wir Sammler und Jäger. Eine der bedeutendsten Technologien, die uns der Erschließung der kälteren Lebensräume des die meiste Zeit über eiszeitlichen Planeten erlaubte, war Kleidung und die damit verbundene komplexe Technologie des Anmessens, Zuschneidens und Nähens. Sie war nur möglich durch die Verfügbarkeit von tierischen Häuten, Fellen, Knochen und Sehnen. Das Sammeln ist die Mutter einer nicht zu unterschätzenden frühen technologischen Innovation, der Erfindung von Gefäßen, um größere Mengen an Früchten ins Lager zurückzubringen, als man mit zwei Händen tragen kann. Und in diesem Kontext entstanden auch die verschiedensten Techniken, um Pflanzen genießbar zu machen. Während das frische Fleisch von Tieren nämlich ohne Bedenken genossen werden kann, sind erstaunlich viele Nahrungspflanzen in ihrer Naturform und sogar in ihrer kultivierten Form mehr oder weniger giftig. Und die Mehrheit der am weitesten verbreiteten Nahrungsmittelallergien beziehen sich auf pflanzliche Nahrungsbestandteile, wie ein rascher Blick auf die wohlbekannte Liste der 14 EU-Allergene zeigt. Zu den Erfindungen, die wir wohl den Sammlerinnen zuschreiben dürfen, gehörten also zahlreiche Methoden, diese mehr oder weniger giftigen Früchte und Knollen zuzubereiten und genießbar zu machen. Whenever I explore the land of Yin, I always take one on the chin. And now this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but eggplant is her game. The lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms, maybe the tomatoes. Can't reveal her name, but eggplant is her game. Eggplants von dem US-amerikanischen Jazzsänger Michael Franks. Ein Lied über die Liebe zur Aubergine. Damit kann man eine Menge leckere Sachen machen. Ich habe hier etwas mitgebracht, was in Griechenland eine Spezialität ist. Melisano Salata, das Auberginenmus. Mit ordentlich Knoblauch dran, also man deckt die Aubergine. Ja, mal für Joachim hier zum Riechen. Das kann ich nur bestätigen mit dem Knoblauch. Also man backt die Aubergine, backt die Aubergine im Ofen oder man kann es auch sehr gut machen, wenn man ein Feuer angehabt hat draußen. Dann legt man das also in die heiße Glut und dann kommt die Schale weg und der weiche Inhalt wird mit Knoblauch, mit Essig und Öl, Zitrone, Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Allerdings ist das Nachtschattengewächs Aubergine nur in diesem zubereiteten Zustand zu genießen. Wenn man ihn roh zu sich nehmen würde, dann wäre das keine gute Sache. Jedenfalls sagen das die Experten. Und einer dieser Experten ist der amerikanische Arzt und Neurochirurg Anthony Caffey. Das ist ein ausgesprochener Fleischfan und sehr skeptisch, was den Konsum von Pflanzen angeht. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. The way I came to the way of eating that I do, which is really just meat and water, is 22 years ago when I was taking cancer biology at the University of Washington in Seattle. Vor 22 Jahren bin ich dazu gekommen, nur Fleisch und Wasser zu mir zu nehmen. Ich studierte Biologie an der Universität von Washington und habe mich mit der Entstehung von Krebs befasst und damit, wie Pflanzen Abwehrstoffe einsetzen, die beim Menschen möglicherweise Krebs verursachen. Damals lernte ich, dass zum Beispiel Rosenkohl über 136 krebserregende Stoffe enthält. Das ist der Grund, warum Kinder keinen Rosenkohl mögen. Das ist der bittere Geschmack. Unsere Zunge schmeckt das und unser Gehirn sagt, hey, das ist schlecht für dich, spuck es besser aus. Und das Gleiche gilt für Brokkoli. Die meisten Gemüse, die man im Laden kaufen kann, haben krebserregende Stoffe. Als uns der Professor das erklärte, waren wir eine ganze Weile ruhig und wir sagten, aber Gemüse ist doch immer noch gut, oder nicht? Er sah uns an und meinte, Sie müssen mich richtig verstehen. Ich selber esse kein Gemüse, keinen Salat, keine Früchte und ich gebe das auch nicht meinen Kindern. Pflanzen wollen uns töten. And he just said, I don't eat salads. I don't eat vegetables. I don't let my kids eat vegetables. Plants are trying to kill you. Ja, Anthony Caffey in einem öffentlichen Vortrag. Wir haben gerade darüber gesprochen mit Joachim Dix, was daran so komisch ist. Also Pflanzen sollen einen töten. Bei der Recherche zu dieser Sendung war ich irritiert, als ich das gesehen habe. Es gibt eine relativ große Gemeinde, Expertengemeinde, wissenschaftliche Gemeinde, wie auch immer, die das den Pflanzenkonsum eben in der Weise kritisch sehen. Das sind ja auch im Prinzip nicht unbekannte Dinge. Also man weiß tatsächlich gerade rohe Geschichten bei der Kartoffeln, wir hatten es vorhin gehabt beim Spinat, da sind diese giftigen Stoffe drin. Es scheint aber auch so zu sein, dass die meisten Menschen keine Probleme damit haben. Also sie können es gut vertragen. Wie sind deine Erfahrungen, wie sind auch die Erfahrungen mit den Dingen, die du zu dir nimmst, Joachim, als Rohköstler und als jemand, der viele pflanzliche Stoffe zu sich nimmt? Naja, also ich bei der Aubergine habe ich vorhin erst mal gedacht, ich käme gar nicht in die Versuchung, eine Aubergine roh zu essen. Also da brauche ich jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung dafür, sondern das mag ich einfach nicht. Und ich glaube, das geht den allermeisten Menschen so. Und wer es mag, wird möglicherweise herausfinden, dass es auch nicht so schädlich ist. Es kommt bei all diesen Dingen vor allem immer auf die Menge an. Und wenn dann von allergenen Stoffen die Rede ist, auch da kommt es auf die Menge an. Und die Allergien, da sollte man auch Ursache und Wirkung nicht so durcheinander bringen. Die Ursache von allergischen Reaktionen ist häufig schon vorausgehend eine Schwächung des Immunsystems. Und die Schwächung des Immunsystems kann Folge sein von jahrzehntelanger Fehlernährung. So, und all diese Dinge kann man dann eben ausprobieren. Wer mit solchen Krankheiten zu tun bekommt und dem jetzt mit schnellen Medikamenten dann nicht geholfen werden kann, das sind ja sehr viele Menschen, weil Mediziner nicht immer die Zeit haben oder auch nicht das Wissen möglicherweise mitbringen. Was ist denn wirklich die Ursache? Und dann werden halt Mittelchen verschrieben, die dann die Symptome behandeln. Wenn diese Mittel dann aber abgesetzt werden, machen viele Menschen die Erfahrung, dann kommen die Symptome aber auch wieder. Und durch Ernährungsumstellung profunder Art stellen dann andere Leute dann wieder fest, irgendwie die Magenkoliken nehmen deutlich nach und die Entzündungen im Körper werden weniger. Und das hat auch mit allergischen Reaktionen zu tun. Bei den Giftstoffen, beim Gemüse, also ich esse nun wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahren schon sehr viel Rohkost und also ich habe noch nie irgendwelche Symptome dieser Art gehabt. Keine Probleme. Auch rohe Zwiebeln zum Beispiel, sowas kenne ich persönlich, rohe Zwiebeln vertrage ich nicht gut. Ja genau, esse ich nicht viel, manchmal so in Butter gedünstet beim Kochen, aber ja, es ist irgendwie eine Mengenfrage, also genauso wie Knoblauch. Also es gibt ja diejenigen, die sagen, Knoblauch ist überhaupt nicht gut. Wenn man so aus so einer yogischen Ernährungstradition kommt, dann rät man von Knoblauch ab. Ich liebe Knoblauch und da darf es auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Sind ja manchmal eher so soziale Faktoren, dass man halt sagt, also wen trifft man am nächsten Tag und will man da irgendwie Rücksicht nehmen. Besuch beim Zahnarzt sollte man dann vielleicht vermeiden, um die Ärzte da irgendwie nicht zu schockieren, damit sie gut behandeln können oder so. Aber ansonsten große Abwechslung. Das ist das Hauptinstrument, was wir immer wieder spielen können. Wenn wir viel Abwechslung in die Ernährung bringen, dann sind solche Überreaktionen, die durch Übermengen entstehen können, automatisch vermieden. Interessanter Aspekt auch, den ich recherchiert habe, die Bitterstoffe zum Beispiel in dem Rosenkohl, von denen eben die Rede war, die sind mittlerweile weggezüchtet. Also der Rosenkohl hat sich verändert, er schmeckt nicht mehr so bitter. Ich erinnere das selber auch, früher gab es bei uns ab und zu mal Rosenkohl, war immer lecker, war aber auch einfach immer bitter. Mittlerweile schmeckt das ganz anders. Naja, aber die Bitterstoffe sollen ja auch noch irgendwelche positiven Wirkungen in unserem Körper hervorrufen. Da kann ich nichts konkret dazu sagen, nur wenn ich so einen Satz höre wie Rosenkohl soll über 136 krebserregende Stoffe enthalten. Dann denke ich, aus wie vielen Stoffen besteht denn Rosenkohl überhaupt? Also 80% oder 85% davon sind Wasser. Und dann der Rest davon sind dann irgendwie 136 Stoffe oder noch mehr. Und die sollen alle krebserregend sein. Dann denke ich halt, okay, wenn jemand halt der festen Überzeugung ist, Pflanzen wollen uns töten. Das ist ja irgendwie auch ein Feindbild. Da kann man einen Horrorfilm daraus machen. Klar, wenn man sich irgendwie Auberginen und Brokkoli immer größer wachsen vorstellt, die in unsere Häuser eindringen und so. Also als Horrorfilm kann ich mir das sofort vorstellen. Aber das Lachen im Hintergrund hat mich dann auch immer wieder daran erinnert. Vielleicht haben die Leute ihn schon beim Zuhören auch nicht so ganz ernst genommen. Mein Eindruck war eher, dass sie ihn sehr wohl ernst nehmen und dass eine Community ist, die sich darin einig ist, dass also Fleisch vielleicht besser ist als Pflanze. Davon gibt es eine ganze Menge Leute. Carnivore ist ein Stichwort, das ist sicherlich auch eine Mode, aber ich bin eben bei der Recherche vielen Menschen begegnet, die gesagt haben, nee, erst recht jetzt Fleisch und vielleicht auch sogar nur Fleisch. Und der Ilja Steffelbauer, den wir eben schon gehört haben, der ist auch nochmal zurückgegangen in die frühen Jägergesellschaften und er zeichnet ein überwiegend positives Bild von diesen frühen Jäger- und Sammlergesellschaften. Wenn die Beute am Ende der Jagd erlegt war, haben wir sie aufgeschlitzt, abgehäutet, ihre Knochen geknackt, um an das Mark heranzukommen, ihre nahrhaftesten Organe wie Leber und Hirn oft noch roh an Ort und Stelle verzehrt und den Rest des Kadavers zurück zum Lagerplatz geschleppt, wo er zerteilt, gekocht und verzehrt wurde. Vor allem Letzteres hat uns aber nicht zu blutrünstigen Egomanen gemacht, sondern zu besonders kooperativen, harmoniesüchtigen und fürsorglichen Hominiden. Im 20. Jahrhundert noch untersuchte Sammler- und Jägerpopulationen haben uns gezeigt, dass im Zuge des Verteilens der Beute im Lager ein System von sozialen Interaktionen entstand, das sehr wesentlich prägt, wie wir Menschen insgesamt miteinander umgehen. Wie Ethnologen bei Gruppen von jagenden Homo sapiens beobachten konnten, verteilt nicht ein erfolgreicher Jäger seine Beute. Dieses Konzept existiert schlicht und ergreifend nicht, weswegen es in den Sprachen dieser Ethnien oft auch keine besitzanzeigenden Partikel gibt. Der erfolgreiche Jäger wird nicht gelobt oder gibt gar mit seinem Erfolg an. Eine Idee, die so fest in unserer Vorstellungswelt verankert ist, dass sie nur schwer aus diversen Erklärungsversuchen wegzubekommen ist. Vielmehr neigen Jäger in ethnologisch untersuchten Sammler- und Jägergesellschaften dazu, ihre Leistung herunterzuspielen. Understatement, nicht Protzertum, zeichnet den erfolgreichen Homo sapiens Jäger aus. I always will remember, 'twas a year ago November, I went out to hunt some deer, on a morning bright and clear. I went and shot the maximum the game laws would allow, 2 game wardens, 7 hunters and a cow. I was in no mood to trifle, I took down my trusty rifle and went out to stalk my prey. What a haul I made that day. I tied them to my fender and I drove them home somehow. 2 game wardens, 7 hunters and a cow. The law was very firm, it took away my permit, the worst punishment I ever endured. It turned out there was a reason, cows were out of season and one of the hunters wasn't insured. People ask me how I do it and I say there's nothing to it. You just stand there looking cute and when something moves, you shoot. And there's 10 stuffed heads in my trophy room right now. 2 game wardens, 7 hunters and a purebred Guernsey cow. Einen humoristisch-sarkastischen Blick auf die Jägerei warf 1960 der US-Liedermacher Tom Lehrer mit seinem Hunting-Song. Die beliebte Hirschjagd in den USA, nicht ausgeschlossen, dass der Jäger dabei auch mal seinesgleichen erwischt. In der langen Nacht, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, geht es heute um die richtige Ernährung. Insbesondere im Internet werden heftige Auseinandersetzungen zwischen Vegetariern bzw. Veganern auf der einen und Anhängern einer fleischbasierten Ernährung auf der anderen Seite geführt. Nach unserem historischen Ausflug, insbesondere zum Fleisch als Nahrungsmittel, kommen wir nun in die Gegenwart, denn gejagt wird auch heute noch. Und nicht nur das, seit Jahren lässt sich ein Trend beobachten, der zeigt, dass es eine neue Generation von Jägern und vor allem auch Jägerinnen gibt. Junge Menschen machen den Jagdschein, was eine relativ aufwendige Sache ist. Man sagt dazu auch das grüne Abitur. Derzeit haben fast 500.000 Menschen in Deutschland einen solchen Schein. Und auch in der Literatur hat sich der Trend zur Jagd durchgesetzt. Wildwechsel, wie ein Rehkitz eine Jägerin mitten ins Herz traf, Beute, mein Jahr auf der Jagd, Jagd, unsere Versöhnung mit der Natur, so lauten einige der jüngsten Titel. Zu ihrer Motivation, auf die Jagd zu gehen, hat die niederländische Essayistin Pauline de Boog im Deutschlandfunk aus Anlass ihres Buches Beute, mein Jahr auf der Jagd erklärt. Es ist auch nicht ohne, um ein Tier zu töten und ich hätte früher auch nicht gedacht, dass ich das konnte eigentlich. Aber es gehört doch eben zu unserem Leben. Solange wir Fleisch essen, müssen Tiere getötet werden. Und dann wollte ich zeigen, dass es Menschen gibt, die das machen. Und das beschreibt sie in ihrem Buch zum Teil sehr ausführlich und macht auch keinen Hehl daraus, dass das eine blutige Angelegenheit ist. Tiere töten, um sie dann zu essen. Bist du jemals auf der Jagd gewesen, Joachim? Nein, das bin ich nicht. Ich habe aber tatsächlich auch im Familienkreis gibt es einen Schwager. Nee, ist kein Schwager, das ist der Mann einer Cousine, der ist Jäger. Und da weiß ich halt, lebt in Bayern. Und da weiß ich halt, dass das unter beruflichen Gesichtspunkten in bestimmten Kreisen ganz, ganz wichtig ist, daran auch teilzunehmen. Als aus Kindheitstagen erinnere ich eben diese Urlaube in Österreich, in diesem kleinen Dorf Predlitz, wo wir viele, viele Jahre jeden Sommer verbracht haben. Und auf diesem Bauernhof, da waren auch einige, die auf die Jagd gegangen sind. Und da habe ich auch, da war ich glaube ich 10, in einer Scheune da mal gesehen, wie so ein Reh dann zerlegt worden ist. Auch eine Kuh bei der Schlachtung, das habe ich auch mal gesehen, wie ein Schwein geschlachtet worden ist. Die Schreie dieses Schweins, was schon gemerkt hat, als der Bauer in den Stall kam. Heute ist kein Fütterungstag, sondern hier passiert was ganz anderes. Also dieses Gespür der Tiere, dass ihnen jetzt wirklich das Leben genommen werden soll, das habe ich so aus dieser Kindheitserinnerung mitgenommen. Also ich habe schon Tiere verbluten sehen und auch den Todesstoß den Menschen dann so zugeführt haben und hatte halt diese kindliche Faszination. Ich glaube, ich habe da einfach nur gestanden mit offenem Mund, hatte die Augen weit aufgerissen und hatte keine Worte dafür. Findest du die Argumentation, die Frau Boog jetzt gerade erläutert hat, nachvollziehbar? Ja, also ist ein bisschen schön geredet, nur, also wenn ich nochmal in meinem Leben Fleisch essen sollte, dann finde ich, dann wäre ich dem Tier das auch schuldig, es selbst zu töten. Also das wäre so ein Moment, es gab auch einen Moment vor 2 Jahren, da war unser Hund noch sehr jung und da waren wir auf einem Hof in Brandenburg und da waren auch Hühner. Und dann habe ich im Moment nicht aufgepasst und der Jagdinstinkt unseres Hundes war da eben offenbar so ausgeprägt und unser Hund, unsere Ratschi, die hat dann ein Huhn gerissen. Und die Frau, die diesen Hof betrieben hat, die hatte mich vorher auch gewarnt. Pass auf deinen Hund auf, weil eigentlich lasse ich das gar nicht zu, dass hier Hunde noch zugelassen sind. Es kommt immer wieder vor, dass Hühner gerissen werden. Und es war in meiner Verantwortung. Und ich bin dann hinter unserem Hund hergelaufen, habe da wirklich geschrien. Also so habe ich mich selten schreien hören, weil ich völlig verzweifelt war. Und es war halt nicht mehr aufzuhalten. Ich bin hinter ihr hergelaufen, sie musste das Huhn dann immer mal wieder absetzen. Und dann habe ich sie endlich gekriegt, habe sie dann erstmal angebunden, habe mich dann um das Huhn gekümmert und das lebte noch. Das ganz weiche Gefieder und so. Ich hatte vorher noch nie so einen Huhn im Arm. Und der Kopf hing aber schon so. Es lebte noch, also bin ich dann zu der Frau hingegangen und habe dann halt gesagt, jetzt ist es geschehen, was machen wir jetzt? Und dann habe ich angesetzt und habe dann gesagt, also die einzige Ehre, die ich diesem sterbenden Tier noch entgegenbringen könne, ist es zu essen. Damit es nicht umsonst gestorben ist. Ich sei Vegetarier, aber das wäre für mich ein Grund, es zu essen. Und dann hat sie halt gesagt, nein, das willst du nicht, weil in diesem Tier ist so viel Adrenalin und so viel Stress und hier sind auch Seeadler und ich habe da eine Stelle und da bringen wir das Huhn dann hin. Aber was noch zu tun war, sie hat mir eine Axt hingehalten und hat dann halt gesagt, aber dann bring es auch zu Ende. Und das war das erste Mal in meinem Leben und ich hoffe, das war auch das letzte Mal, dass ich dann tatsächlich auf einem Baumstumpf den Kopf dieses Huhns abgetrennt habe. Es ist ja nur ein Glaube, dass wir damit das Leid eines Lebewesens beenden. Bei einem Menschen kämen wir niemals auf den Gedanken. Wir tun alles, um das Leben zu verlängern. Und deshalb habe ich da bis heute immer noch mal mit zu tun. Ich habe getan, was ich getan habe. Es ist alles so, wie es ist. Nur es kommt immer mal wieder in mir zum Vorschein, ob das richtig war, würde ich mich in einer ähnlichen Situation nochmal so verhalten? Ich weiß es nicht. Aber ja, also insofern kann ich da einige Erinnerungen beitragen, was die Frau de Boog hier erzählt. Nur das ist halt nicht so aktiv. Also ich käme mir nicht auf den Gedanken, wie heißt das, das grüne Abitur nachholen zu wollen. Also eine Argumentation, die mir eben auch oft begegnet ist bei der Recherche, dass viele Leute sagen, also wenn ich schon Fleisch essen möchte, so wie Frau Boog, dann sollte ich mich auch selber darum kümmern. Und genau das Gegenteil ist im Prinzip die Currywurst oder Chicken McNuggets oder vielleicht auch McDonald's. Und wir hören jetzt aber ein Stück Musik, nämlich die Currywurst, gesungen von Herbert Grönemeyer. Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Die Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zweimal richtig down, brauchst du was zu kauen, ne Currywurst. Willi, komm, geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst. Ich brauche was im Bauch für mein Schwager, ja. Herbert Grönemeyer und die Currywurst. Allerdings ist es auch nachvollziehbar, das Bedürfnis zu wissen, was man da isst. Also Stichwort Invisibilisierung des Essens, was im Zuge der Industrialisierung uns auch doch oft begegnet. Joachim Dix, du hast gerade die Geschichte erzählt von dem Huhn, das du selber jetzt töten musstest, weil dein Hund da hinterher war und es so halb gerissen hat. Die Idee, dass wenn man ein Tier tötet, dass man es dann auch mit Haut und Haaren essen sollte, ist relativ weit verbreitet, was übrigens auch dazu führt, dass man Innereien zu sich nimmt. Jetzt sind Innereien bei uns gar nicht mehr so gang und gäbe, wie das in früheren Zeiten einmal gewesen ist. Und ich bin vor einiger Zeit schon mal auf die Straße gegangen und habe Menschen sehr direkt nach ihren Erfahrungen mit Innereien als Nahrungsmittel gefragt. Und das hören wir uns mal gerade an. Die meisten kochen das nicht mehr oder können das nicht mehr kochen, sage ich mal so. Leber ist doch, also wer es mag, ist doch ein leckeres Gericht. Leber mit Zwiebeln und Apfelscheiben drauf ist doch was Leckeres. Und saure Nierchen, aber das ist natürlich Arbeit. Und wer kann das denn noch? Das sind ja alteingesessene Gerichte denn. Und wo ich gelernt habe, ich habe ja auch so einen Schweinemetz gelernt in Mitte der 70er Jahre, da wurde Gehirn geputzt, ne Schweinehirn. Das ist ja heute ganz von der Karte weg. Wurde dann noch nicht über die Theke verkauft. Das ist ja heute nach Hirnfragen, das ist ja, ja, das sind ja auch unsere Kochsendungen schon. Ne? Die machen ja die Leute irre. Bei uns gab es immer Hirnsuppe, das ging überhaupt. Sieht aus wie Spiegelei, also wenn man Ei in der Suppe macht. Und da habe ich mich geweigert, das ging nicht. Aber Hirnsuppe ist noch ein altes Gericht, was ja verbreitet war. So was wie Nieren oder Herz und so, das mag ich nicht, weil der Geschmack mir zu streng ist. Auch Leber, ich rieche das nicht gerne. Gibt's ja viele Leute, die so Leber gerne mögen. Das hat aber auch gar nichts mit irgendwie belastetem Fleisch zu tun und Innereien, sondern eher mit, das finde ich dann zu streng und zu intensiv auch von seinem Eigengeschmack her, der mich nicht anspricht. Ich habe noch nicht mal Rinderhirn gegessen. Ich habe es einmal vor mir auf dem Teller gesehen und ich fand es so ein bisschen optisch zweifelhaft, aber das ist eine Gewöhnungsfrage und ja, Feigling, genau. Ich war 14 und feige. Wir sehen es im Moment zum Beispiel in Deutschland auch ganz stark, dass wir, was tierische Lebensmittel angeht, uns sehr stark auf Hühnerbrust verlegen und beim Rind und Schwein essen wir nur noch das Filet. Und die Innereien, die früher mit Lust und mit Genuss gegessen worden sind, werden mehr und mehr tabuisiert und verschwinden mehr und mehr aus unseren Regalen. Und wenn das dann mal weg ist, kann das über Generationen dann dauern, bis dann wieder diese Spezialitäten hervorgeholt werden. Das war zum Schluss Guido Ritter, Ernährungswissenschaftler aus Münster. Invisibilisierung ist der Spezialausdruck für dieses Phänomen, dass wir zwar, also wir, du nicht, aber ich zum Beispiel, doch immer noch Fleisch konsumieren, aber häufig gar nicht genau wissen, was dahinter steckt. Also Chicken McNuggets hatte ich eben schon mal gesagt. Es gibt den Spruch, wo kommt denn das Essen her, was du isst? Ja, es kommt von McDonald's oder von Burger King oder wie auch immer. Das ist so eine Tendenz, die einem die ganzen Zusammenhänge, dass Tiere getötet werden müssen dafür, dass ich was zu mir nehme, ein Lebensmittel, die das so ein bisschen verschleiern, ja? Wie hast du früher auch Innereien überhaupt zu dir genommen? Leberwurst? Doch, Leberwurst habe ich gegessen. Also, wo die Innereien überall hineingeflossen sind, wo ich dann vielleicht doch über Wurstkonsum dann etwas zu mir genommen habe, kann ich gar nicht sagen. Aber so gezielte Mahlzeiten, die gab es bei uns zu Hause nicht. Was, als ich dann mit 23, 24 ein Jahr in Italien gelebt habe, wunderte ich mich über die Rinderzungen, die da wirklich ganz normal im Regal lagen. Ich dachte, was ist das denn? So, aber es gehörte halt einfach zum Speiseplan mit dazu. Und für alle, die sich so stark für das Fleischessen, gerade auch in Abgrenzung zum Pflanzenessen positionieren, da leuchtet mir dann die Argumentation derjenigen ein, die halt sagen, dann aber auch alles essen. Weil, um auf sämtliche Nährstoffe zu kommen, ist es dann eben doch ratsam, eigentlich bis zu den Knochen. Also das kann der Mensch mit seinem Gebiss halt nicht. Aber wenn man dann den Tieren so zuschaut, die halt wirklich rohes Fleisch essen, wenn man das irgendwie bei den Löwen sich anschaut, die essen das ja alles. So, also ob das jetzt Hirn ist oder... Es hat einen ausgezeichneten Ruf, also nachgefragt, sagen die alle, so eine Leber muss einen unheimlich hohen Nährwert haben und das gilt auch für andere Innereien. Und das Mark von Knochen wird gerne, gerne ausgekocht, das führt übrigens zu Gelee, was wir dann wiederum in den Süßigkeiten haben, in den Fruchtgummis. Mittlerweile gibt es auch vegane Alternativen, aber da steckt das drin. Da kann man zumindest dran erkennen, was für ein besonderer Stoff das ist. Bei der Recherche zu diesem Industrialisierungsprozess des Fleischkonsums und der Herstellung kommt man eigentlich nicht um Upton Sinclair herum, der 1906 in den USA einen sehr einflussreichen Roman geschrieben hat mit dem Titel The Jungle. Und Grundlage für seine Beobachtung waren seine Besuche auf den Schlachthöfen in Chicago, die riesig gewesen sein müssen und die eben Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, und er schreibt relativ eindrücklich, was er dort erlebt hat. Im selben Augenblick ertönte ein Schrei, der durch Mark und Bein ging. Erschrocken fuhren die Besucher zusammen. Die Frauen erbleichten und wichen zurück. Es folgte ein weiterer Schrei, lauter noch und herzzerreißend. Denn hatte das Schwein diese Reise einmal angetreten, winkte ihm keine Wiederkehr mehr. War es oben am Scheitel des Rades angelangt, wurde es an seiner Kette auf eine Transportschiene übergeleitet, und an der schwebte es dann die Halle entlang. Inzwischen wurde ein zweites hochgerissen, ein drittes, ein viertes und immer so weiter, bis sie in Doppelreihe dabaumelten, jedes aufgehängt an einem Bein, wild um sich schlagend und quiekend. Der Lärm war grauenhaft. Er drohte, das Trommelfell zu zerreißen. Und sollte es wirklich nirgendwo auf der Erde oder über der Erde einen Himmel für Schweine geben, wo sie für all ihre Leiden entschädigt werden? Jedes dieser Schweine stellte doch ein Geschöpf für sich dar. Manche waren rosa, andere schwarz oder braun, wieder andere gefleckt. Manche waren alt, manche jung, manche waren rank und schlank, manche dick und fett. Und jedes hatte seine Individualität, seinen eigenen Willen, seine Wünsche und Hoffnungen. Jedes besaß Selbstgefühl und Würde. Vertrauensvoll und stark im Glauben war es seinen Geschäften nachgegangen, während die ganze Zeit ein schwarzer Schatten über ihm schwebte und ein schreckliches Verhängnis seiner harrte. Und jetzt schlug dieses Schicksal plötzlich zu, kam wie ein Raubvogel herabgestürzt und packte es am Bein. Brutal vollzog es seinen Willen an ihm, gefühllos gegen alles Protestieren und Schreien des Tieres, so als hätte dieses überhaupt keine Empfindungen. Es schnitt ihm die Kehle durch und schaute zu, wie es sein Leben aushauchte. Sollte man da nun glauben, dass es nirgendwo einen Gott der Schweine gebe, dem diese Schweinepersönlichkeit teuer ist? Dem diese Schreie und Todesqualen etwas bedeuten? Der das Schwein dann in die Arme nimmt und es tröstet, der es für sein wohlgetanes Werk belohnt und ihm den Sinn seines Opfers klar macht? Der Dschungel, The Jungle, ist ein sozialkritischer Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Upton Sinclair von 1906. Am Beispiel einer Einwandererfamilie aus Litauen veranschaulicht Sinclair die Auswirkungen eines von Profitwahn und Korruption diktierten US-Kapitalismus im ausgehenden 19. Jahrhundert. Konkret geht es um die Ausbeutung der Arbeiter und die hygienischen Missstände in den Schlachthöfen und Konservenfabriken in den Union Stockyards von Chicago. Der Roman war auch Vorlage für das bekannte Theaterstück von Bert Brecht, Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Aber wenn es heute in der veganen Bewegung um das Tierwohl geht, dann finden die Anhänger bei Sinclair, der selbst Vegetarier war, einen frühen Vorkämpfer für diese Sache. Aber neben dem Ekel und dem Mitleid, das aus dem Buch spricht, geht es auch um die Faszination, die die industrielle Verarbeitung der Tiere auslöst. Ein Schimmer von all dem war wohl auch in den schlichten Gedanken unseres Jurgis, als er sich zum Weitergehen mit den anderen wandte und murmelte: »Was bin ich froh, kein Schwein zu sein.« Das tote Tier wurde maschinell aus dem Kessel geschöpft und fiel dann ins nächste Stockwerk hinunter, wobei es unterwegs einen wunderbaren Mechanismus mit zahlreichen Schabmessern durchlief, der sich automatisch seiner Größe und Form anpasste. Hatte es ihn passiert, waren fast alle Borsten entfernt. Dann wurde es, ebenfalls maschinell, wieder aufgehängt und auf eine weitere Drahtseilfahrt geschickt, diesmal zwischen zwei Reihen von Männern hindurch, die auf einer erhöhten Plattform saßen und die jeder einen bestimmten Handgriff ausführten, wenn das Schwein an ihnen vorbeikam. Einer schabte die Außenseite eines Beins ab, ein anderer die Innenseite. Einer führte einen schnellen Schnitt um den Hals herum, ein anderer trennte mit zwei raschen Hieben den Kopf ab, der auf den Boden fiel und durch ein Loch verschwand. Einer schlitzte den Bauch auf, ein zweiter erweiterte die Öffnung, ein dritter zersägte das Brustbein, ein vierter löste die Innereien, ein fünfter zog sie heraus und auch sie glitten durch ein Loch im Fußboden davon. Da saßen Männer, die die Seiten und den Rücken schabten und andere, die den Körper innen sauber putzten und auswuschen. Blickte man den Saal hinunter, sah man eine 100 Meter lange Reihe hängender Tierleiber, die sich langsam vorwärts bewegte, und alle Meter gab es einen Mann, der werkte, als hetzte ihn der Teufel. Hatte das Schwein dieses Ausschlachtband durchlaufen, war jeder Zoll von ihm mehrmals bearbeitet worden. Jurgis lief mit den anderen an dem Schlachtband entlang und bekam vor Staunen den Mund nicht mehr zu. Daheim in Litauen hatte er selber schon beim Schweineschlachten mitgemacht, aber nie hätte er sich träumen lassen, jemals zu erleben, dass ein einziges Schwein von mehreren hundert Männern ausgeschlachtet wird. Das erschien ihm einfach wunderbar. I'm not lying. Run on. I'm not stopping till it's all gone. Eben hörten wir einen weiteren Textausschnitt aus dem Roman Der Dschungel von Upton Sinclair, gefolgt von Musik von Lyle Lovett, Pig Meat Man. Für die Art, wie wir uns heute ernähren, zumindest in den westlichen Industrieländern, ist diese Entwicklung, die vor über 100 Jahren in den USA begann, von entscheidender Bedeutung, denn auf einmal war Fleisch keine Mangelware mehr, sondern es gab mehr als genug davon. Möglich geworden war das durch viel Platz für die Rinder in den Weiten der US-Prärie und durch die schnellen Transportwege durch das moderne Eisenbahnnetz. Hören wir dazu noch einmal Ilja Steffelbauer. Die Gründer der Chicagoer Fleischverpackungsindustrie planten nicht nur, die saftigen Steaks auf die Tische des zahlungskräftigen Bürgertums der Ostküste zu bringen. Die Räuberbarone des Gilded Age der Schlachthöfe planten, den gesamten Fleischmarkt der USA unter ihre Kontrolle zu bringen. Hinter dem Union, in den Union Stockyards, verbirgt sich nämlich eines der für diese Phase der US-amerikanischen Wirtschaft typischen Kartelle, welche ihre Marktmacht und alle nur denkbaren unlauteren Mittel bedenkenlos einsetzten, um zu einer marktbeherrschenden Stellung aufzusteigen. Im Fall der Chicagoer Schlachthausbarone erlangten sie die Marktmacht durch den Kostenvorteil, den sie durch günstige Lieferverträge und beinharte Verhandlungen mit den Ranchern sicherstellten, durch ihre beherrschende Stellung auf dem Eisenbahnsektor und indem sie die Produktion in ihren Fleischfabriken rationalisierten. Was die Stockyards eben auszeichnete, war, dass sie ein Rind mit atemberaubender Geschwindigkeit zerlegen konnten. Durch arbeitsteilige Produktion nach dem Modell der Fabrik und dem Einsatz von Förderbändern, welche Henry Ford zu seinen Fließbändern inspirieren sollten, wurde ein Rind in weniger als einer Stunde zerlegt, während ein geübter Fleischer mit mehreren Gehilfen dafür draußen einen ganzen Tag brauchte. Noch einmal Ilja Steffelbauer. Die Industrialisierung der Tierhaltung hatte vor allem die Konsequenz, dass es ja in den USA und nach dem Krieg auch in Europa ein großes Fleischangebot gab. Das ist bis heute so. Über weltweite aktuelle Zahlen gibt zum Beispiel der Fleischatlas Auskunft. Auskunft, der unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgebracht wird. In der jüngsten Ausgabe von 2021 heißt es: Der weltweite Fleischkonsum hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt und erreichte 2018 360 Millionen Tonnen. Die Bevölkerung ist gewachsen, die Einkommen sind gestiegen. Beide Faktoren haben die Zunahme zu ungefähr gleichen Teilen verursacht. Geflügel macht dabei einen immer größeren Anteil des weltweiten Fleischkonsums aus. Fast ein Drittel des weltweiten Fleischbedarfs werden von Geflügel gedeckt, dicht gefolgt vom Schweinefleisch. Dann kommen Rinder, Büffel, Schafe und Ziegen. In den meisten Industrienationen liegt der Fleischkonsum seit Jahrzehnten relativ konstant auf hohem Niveau. Während in Deutschland 2019 fast 60 Kilogramm pro Person gegessen wurden, sind es in den USA und Australien mehr als 100 Kilogramm. In den meisten Ländern Afrikas und in Indien liegt der Fleischkonsum pro Kopf bei unter 20 Kilogramm. In der bevölkerungsreichsten Nation der Welt, China, liegt er bei 60 Kilogramm. Dort wird in den nächsten Jahren die Fleischnachfrage weiter steigen. Also 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Joachim Dix hier in der langen Nacht als mein Gesprächspartner über die richtige Ernährung. Du isst ja gar kein Fleisch oder fast nie. Deshalb ist es für dich völlig uninteressant. Also Ernährungswissenschaftler raten einem zu 30 Kilogramm. Da sagen sie, okay, das ist eine gute Menge. Aber insgesamt scheint es so zu sein, Angebot schafft auch Nachfrage. Also da wird so, es wird ja uns so berichtet, dass dieses Fleisch einfach die Menschen überflutet hat. So liest man das oder so hört man das, ja, wenn man den Zinkler hört oder auch die Einlassung von Steffelbauer. Naja, aus der eigenen Familiengeschichte habe ich das so in Erinnerung. Also bis in die 70er Jahre hinein wurde sonntags Fleisch gegessen und freitags Fisch. So, ansonsten gab es nicht. Nee, vielleicht also, eine Wurst mal auch. Vielleicht nochmal eine, ja, ein bisschen Wurst und so. So zum Abendbrot. Zum Abendbrot, so. Aber ansonsten war die Fleischmenge sehr überschaubar und vor allem war es immer was Besonderes. Wenn ich jetzt die jüngere Generation, also ich habe mich auch gleich gefragt, wenn bei jedem Vegetarier also 60 Kilo überbleiben, also wenn das der Durchschnittswert ist, gibt's ja offenbar auch Leute, die 120 Kilo im Jahr essen. Wo geht das nur hin? Aber okay, das ist ja nochmal eine Verdauungsfrage, die hier nicht weiter erörtert werden braucht. Aber das heißt, es ist eben auch als Symbol, als Metapher für Wohlstand gedeutet worden. Also einer Gesellschaft geht es offenbar im Selbstverständnis gut, wenn viel Fleisch gegessen werden kann. Was der Steffelbauer ja auch mit diesem Mangelphänomen miterklärt. Genau. Weil, ja. Genau. Und dann finde ich aber halt interessant, dass wir ja, wenn das jetzt in Chicago vor, was sind das dann jetzt, circa 160 Jahren, also alles mal so angefangen hat und dann diese industrialisierte Fleischherstellung sich dann immer weiter über den Globus ausgebreitet hat, dann wäre es doch ganz wünschenswert, wenn wir dann diese Zusammenhänge, wie ernähren wir uns und wie ist denn so etwas wie Gesundheit einzuschätzen, auch auf einer globalen Ebene. Also wir haben ja schon mal so Zahlen irgendwie bei Adipositas, ist jetzt vor kurzem die Zahl genannt worden, 1 Milliarde Menschen von 8 Milliarden Menschen leiden an Übergewicht. Die genaue Zahl bei Diabetes habe ich jetzt nicht so präsent, aber es sind genug jedenfalls. Es sind, für Deutschland hat sie vorhin genannt. Ja. Genau, also in Deutschland sind es circa 7%, aber eine große Dunkelziffer wird da auch noch angenommen. Und in China ist es deutlich höher. Indien ist da auch ganz weit vorne. Mexiko und so. Also es gibt große Staaten, wo das ein massives Problem ist. Und über diese Zusammenhänge nachzudenken und halt auch da auf einer politischen Ebene. Die Industrien, das sind ja wahnsinnig viele Arbeitsplätze. Da ist ja unglaublich viel Geld, was da auch verdient wird. Nur inwieweit kann man da auch unbequem werden und sagen, okay, aber die Folgekosten, die habt ihr jetzt eben auch mit einzupreisen. Die sind leider nicht so leicht zu ermitteln wie beim kleinen Einmaleins, dass man das nur so zu addieren braucht. Also es ist nicht ganz leicht halt zu sagen, wenn ihr die Leute so ernährt, dann sollte das aber den und den Preis haben, damit die gesundheitlichen Folgen damit auch schon mitfinanziert sind. So wird halt nicht argumentiert. Jetzt ist Fleisch immer eine mögliche Ursache auch für Phänomene wie Übergewicht zum Beispiel, aber auch nur eine. Da werden wir später nochmal drüber sprechen, weil es gibt auch andere Ursachen. Der Zucker steht immer hoch in der Kritik. Allerdings gibt es auch seit ein paar Jahren eine sehr intensiv geführte Debatte über die Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen, zum Beispiel für das Klima. Joachim Dix ist hier zu Besuch bei mir im Deutschlandfunk-Studio. Ja, die Kuh als Klimakiller wird zurzeit stark diskutiert und ja, im Deutschlandfunk gab es jüngst auch eine tolle Sendung, auf die du nochmal hinweisen wolltest. Ja, also gerade. Die Kuh, das Parlament der Dinge, also geht zurück auf den französischen Soziologen Bruno Latour, der halt mal ein soziologisches Buch verfasst hat, wo er so davon ausgeht, eine Perspektivveränderung zu entwickeln. Also, dass wir wirklich alle Lebewesen, aber auch Dinge mit einer Stimme ausstatten sollten. Und die Feature-Autorin und Hörspielmacherin Barbara Eisenmann hat das eben übertragen auf die Kuh. Die Kuh, das Parlament der Dinge, ist noch in den Mediatheken, Audiotheken zu finden. Also wirklich in diesem Themenkomplex dringend zu empfehlen. Das war ganz toll inszeniert. Aber wir erfahren eben auch sehr viel darüber, wie das auch instrumentalisiert wird. Und ich meine, mit Verlaub, also man braucht auch keine wissenschaftlichen Studien, sondern wenn ich mir allein vorstelle, dass da so eine Angst aufgebauscht wird, dass jetzt irgendwelche furzenden Kühe unser Klima so weit verändern, dass wir demnächst aufgrund dessen mit Katastrophen und Völkerwanderungen und Überschwemmungen und Tsunamis und sonst was zu tun bekommen, würde ich halt auch immer sagen, okay, also ich meine, durch die industrialisierte Tierhaltung gibt es da natürlich etwas zu bedenken. Also das würde ich halt immer auch zugestehen. Aber durch Barbara Eisenmann in diesem Feature erfahren wir dann halt auch, dass also Tiere, die da draußen auf dem Rasen sich bewegen können, die sorgen, also wie Tiere, das Gras, der Boden, die Regenwürmer, die Bäume, also die ganze ökologische Zusammengehörigkeit. Und da ist der Mensch ein Teil davon. Wenn man das wieder loslässt, also der Mensch versucht das ja, der Mensch, ich weiß nicht, wer der Mensch ist, aber viele Menschen versuchen das dann halt zu kontrollieren und zu lenken. Und ich glaube, viele Probleme werden sich möglicherweise nur dadurch lösen lassen, dass wir weniger machen, dass wir nicht mehr glauben, dass wir die eigentlichen Handlungsträger von natürlichen Verläufen sind, sondern dass wir die Kühe halt mal auch wieder rauslassen und dieses Wechselspiel der Natur einfach laufen lassen. Und dann finden auch Normalisierung möglicherweise statt. Ich weiß das natürlich nicht, aber das ist zumindest so eine Idee, die ich da immer mehr dazu pflege. Auf die Idee ist auch Florian Schwinn gekommen. Der hat gerade eben vor wenigen Monaten das Buch Die Klimakuh veröffentlicht und hat einmal beschrieben, wie es eben zu dem Eindruck kommt, dass die Kuh so schädlich fürs Klima sein könnte. Und er hat das an den 15.400 Liter Wasser verdeutlicht, die ein Kilo Rindfleisch angeblich verbrauchen. Die Ursache des angeblich so immensen Wasserverbrauchs bei der Fleischproduktion ist eine Untersuchung der Universitäten von Nebraska und Twente in den Niederlanden aus dem Jahr 2010. Die Studie heißt im Original The Green, Blue and Grey Water Footprint of Farm Animals and Animal Products. Es geht hier also um grünes, blaues und graues Wasser. Wasser, das benötigt wird, um ein Nutztier aufzuziehen. Das heißt aber mitnichten, dass dieses Wasser nachher fort ist. Statt verbraucht wurde es vielleicht nur gebraucht, unter anderem, um die Wiese wachsen zu lassen, auf der die Rinder weiden, oder nicht mal das. Womöglich ist das Wasser einfach nur neben den Tieren versickert. Niemand würde dem Gras, dem Klee und den Kräutern auf der Weide vorwerfen, sie hätten Wasser verbraucht, den Rindern aber offenbar schon. Dabei haben die Pflanzen das Wasser genauso wieder abgegeben wie das Tier. Am Ende ist das Wasser wieder im Kreislauf der Natur. Das Kilo Fleisch enthält bei erwachsenen Menschen um die 60% Wasser, das Blut mitgerechnet, also 600 Gramm. Das gilt ebenso für Rinder. Durchschnittlich 15.415 Liter Wasser pro Kilo Rindfleisch werden verbraucht, sagt die Studie. Wie hat das Rind zu Lebzeiten dann die restlichen 15.414,4 Liter Wasser pro Kilo Fleisch verbraucht? Rechnen wir kurz nach. Ein Mastbulle bringt ein Schlachtgewicht von 400 Kilo auf die Waage. Folglich stecken rund 6 Millionen Liter Wasser im Tier. Der Bulle müsste bei einer Mastdauer von 18 Monaten jeden Tag über 11.000 Liter Wasser trinken, damit die Rechnung aufgeht. Allerdings weiß ein Milchviehhalter, dass eine Kuh, die, sagen wir, 30 Liter Milch am Tag gibt, dafür nur rund 100 Liter Wasser braucht. Knapp 30 Liter davon gibt sie sofort wieder ab. Die stecken in der Milch. Ein Mastbulle von 500 Kilo Lebendgewicht säuft sogar nur weniger als die Hälfte. Florian Schwinn setzt sich kritisch mit den Erklärungsmustern um den Fleischkonsum und den Klimawandel auseinander in seinem jüngst erschienenen Buch »Die Klimakuh – Von der Umweltsünderin zur Umweltretterin«, zeigt er aber auch Alternativen auf. Nach dem Motto »Raus aus dem Stall« wirbt er für eine artgerechte Weidehaltung, mit der dem Klima sogar etwas Gutes getan werden könnte, und dem Tierwohl sei damit auch gedient. Vegetarisch, vegan oder doch lieber mit Fleisch bzw. Fisch. Eine lange Nacht über die richtige Ernährung, richtig in Anführungsstrichen. Durch die Sendung führen Joachim Dix und Jan Tengeler. Es geht zunächst um den Fisch im Kleinen mit einer Reportage aus Griechenland und den Fisch im Großen mit einem Gespräch mit einem Meeresbiologen über Fangquoten und die Auseinandersetzung zwischen Industrie und Politik. Um die Grenzen des Wachstums soll es gehen und den Umgang mit Zusatzstoffen. Und am Ende geht es um die Frage, was ist mit dem Fasten? Wie gesund ist gezielter Verzicht? Eine Reportage aus dem Norden Griechenlands erwartet sie. Es geht um den Fisch. Wie halten es die Moderatoren damit? Joachim Dix, Fisch noch auf dem Speiseplan oder nicht mehr? Nee, nicht mehr. Also so wie mit dem Fleisch habe ich das vor einigen Jahren für mich entschieden. Weder Fisch noch Fleisch. Aber auch da eher aus ethischen Gründen und nicht so sehr des Geschmacks wegen. Also ich habe immer sehr gerne Fisch gegessen. Aber so diese Vorstellung, was da so alles mit drin ist, das viele Plastik in den Meeren, die Art der Fischhaltung. Dann habe ich halt irgendwann mal gehört, was für ein wunderbares Leben die Lachse in der freien Natur führen und was das für eine abenteuerliche Geschichte ist, dass sie nach circa 7 Jahren in den Weltmeeren den Weg eben wieder zurückfinden zu den Städten, wo sie einstmals das Licht der Welt erblickt haben. Und dann vor lauter Erschöpfung laichen sie dort am Ende und sind dann selbst wieder die Nahrungsgrundlage für den Nachwuchs. Und da, das ist so eine Geschichte auch über den Kreislauf der Natur, wo ich dann irgendwann so gedacht habe, so gern ich Lachs esse, aber vor lauter Demut habe ich es dann eingestellt, ihn zu verzehren. Aber an den Geschmack kann ich mich gut erinnern und er ist schon was Besonderes. Stimmt, ist was Besonderes. Ich esse immer auch noch gerne Fisch und habe mich aber dann auch oft gefragt, worauf soll ich denn eigentlich achten, wenn ich jetzt einen frischen Fisch kaufe und den auch selber zubereiten möchte. Und ja, bin in Griechenland unterwegs gewesen und habe mich dort mit dem Fischkauf befasst. Bei Thessaloniki am Meer im Norden Griechenlands. Im Hafen eines kleinen Badeortes sind wir mit Yorgos unterwegs. Yorgos hat früher selbst als Fischer gearbeitet und dann lange ein Restaurant geleitet, in dem es täglich frischen Fisch gab. At 2 we start throwing the big net. Um 2 Uhr nachts haben wir die Netze ausgeworfen. Den Hafen haben wir gegen 11 Uhr am Abend verlassen. Am nächsten Morgen zum Sonnenaufgang wurden die Netze wieder eingeholt. Dann ging es zurück zum Hafen und der frische Fisch wird an die Händler verkauft. Hier im Ort gibt es den Laden von Sophia. Da fahren wir gleich hin. Das Fischerboot, auf dem Yorgos steht, ist gerade mal groß genug für 2 Personen. Vorne eine kleine Kühltruhe, ein kleiner Unterstand über dem Ruder, hinten das Netz. Derzeit im Spätherbst holen die Fischer vor allem Wilddoraden aus dem Meer. Größere Fische sind selten dabei, weil sie tiefer schwimmen als die gut 2 Meter, die das Netz tief ist. Es gibt eine andere Methode, mit der man noch frischeren Fisch bekommt. Man nimmt eine Schnur, sagen wir 1 Kilometer lang. Alle paar Meter hat man einen Haken. Das ist dann eigentlich genau wie Angeln. Die Schnur bleibt die Nacht über an der Oberfläche und am Morgen sammelt man die Fische ein. Frischer geht es nicht. Die Fische leben am Haken ja weiter. Im Netz zappeln sie rum und verletzen sich. Das Fleisch ist nicht mehr so gut. Bei der Angelmethode kann der Fisch noch frei schwimmen. Er lebt, bis er an Bord ist. Frische ist für Yorgos ein entscheidendes Kriterium als Konsument und Gastronom. Meine erste Regel ist, je frischer der Fisch, umso besser. Am besten, man kauft ihn noch lebendig. Bei kleinen Fischen habe ich dann 2 bis 3 Tage Zeit, um sie zuzubereiten und in meinem Restaurant zu verkaufen. Wenn du in eine Fischtaverne gehst, dich aber nicht auskennst, dann empfehle ich dir, einen kleinen Fisch zu essen. Sardellen oder Anchovies. Denn erstens sind die immer frisch, zweitens kommen sie nicht aus einer Fischfarm. 1 Kilo Sardellen kostet etwa 5 €. Wenn der Fisch nach 3 Tagen nicht mehr frisch ist, würde ich ihn wegtun. Keiner riskiert dafür seinen guten Ruf. Man möchte seine Kundschaft nicht verlieren. Ein Gast, der Fisch kauft, ist ein guter Kunde. Denn Fisch ist etwas Besonderes und mittlerweile auch wieder ziemlich teuer. Aber woran erkennt man einen frischen Fisch, wenn man ihn im Laden kaufen möchte, um ihn selbst zuzubereiten? Vom kleinen Hafen aus geht es weiter zu Sophia, die an der Ecke zur Hauptstraße ein kleines Fischgeschäft betreibt. Der Laden ist nüchtern. Kacheln an Wand und Boden, eine Waage, eine Kasse und die Styroporkisten mit dem frischen Fisch. Das ist die beste Art, den Fisch kühl zu halten. Hier, das gebrochene Eis darf nicht direkt an den Fisch ran, siehst du? Da ist die dünne Papierfolie. Die wird um den Fisch gelegt und dann erst das Eis. Siehst du, wie der glänzt? Levrini heißt er. Das ist ein gutes Zeichen, wenn die Haut glänzt. Dann nimmst du ihn am Schwanz und hältst den Fisch waagrecht in der Luft. Und er bleibt waagrecht. Das ist ein frischer Fisch. Das Fleisch, der Körper, ist noch nicht schlaff. Dir hier nicht, das ist ein kleiner Dorsch. Siehst du, wie er runterhängt, wenn ich ihn am Schwanz packe? Und kennst du das mit den Augen? Die müssen klar sein. Trübe Augen sind kein gutes Zeichen. Und dann kannst du noch hinter die Kiemen schauen. Das Blut muss hell sein. Dann ist es frisches Blut. Die kleinen Fische kommen vom Boot. Die größeren aber sind aus einer Fischfarm. Die Leute kaufen inzwischen oft bei Fischfarmen. Es gibt 2 hier in der Nähe. Die Fische kriegen spezielle Nahrung, damit sie schneller wachsen. Aber weil die Fische auf engem Raum leben, sind sie anfällig für Krankheiten und darum kriegen sie Antibiotika. Außerdem bewegen sie sich nicht so viel wie freilebende Fische. Wie auch, da ist ja immer ein Netz drum. Der wilde Fisch bewegt sich dauernd, das macht ihn weniger fett. Aber das Fett, das die Tiere von der Farm haben, ist kein gutes Fett. These fish are have a lot of fat. Ah, okay, but some people say it's very good to have a lot of fat. Nee, it's not a good fat. Zuchtfisch. In Griechenland ist es unter anderem die Dorade, die immer häufiger in großen Fischfarmen gehalten wird. Ohne scheint es nicht mehr zu gehen. Der Bedarf an frischem Fisch ist größer als das, was die Fischer aus dem Meer holen. Für sie gibt es nicht mehr genug Arbeit. About 5 or 6. Ich denke nicht, dass es hier noch viele Fischerboote gibt. In einem Ort wie diesem sind es 7. Das sieht zwar ganz idyllisch aus, aber das sind doch nicht viele. Es gibt weniger Fisch, also auch weniger Fischer. Vor 40 Jahren waren hier rund 20 Boote. Damals war Fisch sogar ziemlich billig. Aber jetzt wird er immer teurer, vor allem der frische Fisch. Die Kosten steigen. Die Schiffe fahren mit Diesel. Das wird ja alles immer unrentabler. Frischer Fisch. Noch gibt es ihn in Griechenland. Wo er herkommt, von einer Farm oder aus dem offenen Meer, ob er frisch gefischt ist oder aus der Tiefkühltruhe gezogen wurde, das lässt sich ohne Vorkenntnisse kaum bestimmen. Aber man sollte keine Scheu haben zu fragen, rät Yorgos. Dann bekäme man in der Regel auch eine ehrliche Antwort. Allerdings gäbe es auch einige wenige Schlitzohren unter seinen Kollegen, wie etwa der Gastronom, dessen Restaurant direkt am Meer neben einem Steg gebaut war. Morgens sei der Mann zum Netz gegangen, das am Steg hing, und habe immer schöne große Fische rausgeholt. Die habe er dann als frisch gefischt am Abend zu günstigen Preisen in seinem Restaurant verkauft. Wo kommen denn diese Fische her und dann zu diesem Preis? Hätten sich die anderen Gastronomen gewundert, bis sie entdeckt haben, dass das Schlitzohr im Großmarkt gefrorenen Fisch gekauft hat und ihn des Nachts ungesehen in seine Netze geworfen hat. Ich bin bin ein Mädchen von Piräus und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Mich lockt der Zauber von Piräus, drum steh ich Abend für Abend am Kai. Und warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den so lieb wie keinen. Eine Reportage aus dem Norden Griechenlands und ein Lied, das bei uns als Mädchen aus Piräus bekannt geworden ist. Eine Ode an den Hafen von Piräus. Ich habe eine Fischdose mitgebracht, denn ich esse ja immer noch mal gerne Fisch, eben auch in diesen Dosen mit einer Makrele. In Griechenland gibt es nicht unbedingt mehr Fisch, sondern es wird langsam eng. Und ich habe mit dem Meeresbiologen Jens Ulleweit darüber gesprochen, wie es etwa in der Nordsee ist. Der arbeitet beim Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven und befasst sich mit der Sicherung der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen, das heißt kommerziell wichtigen Fischarten. Es geht um Hering, es geht um Nordseekrabben und es geht um die Makrele. Also all das, was von deutschen Fischern gefangen und angelandet wird. Und ich habe ihn gefragt, wie funktioniert das insbesondere bei der Makrele? Die Makrele, also genauer die nordostatlantische Makrele, das ist die Art, die hier vor den Europasküsten vorkommt, ist ein weit wandernder Fisch, der in riesigen Schwärmen zu unterschiedlichen Jahreszeiten verschiedene Meeresgebiete aufsucht. Es ist ein pelagischer Fisch, das heißt ein Fisch, der sich vorwiegend in der freien Wassersäule und nicht am Grund aufhält. Dabei findet man die Art von Gibraltar nordwärts bis in den hohen Norden der norwegischen See oder für Grönland. Die Makrele ist in Europa eine der kommerziell wichtigsten Fischarten, also ein ganz wichtiger Speisefisch mit hoher internationaler Bedeutung. Sie kann zwar über 50 cm groß werden, hauptsächlich wird sie aber so zwischen 30 bis 45 cm Länge gefangen. Gefangen wird die Makrele hauptsächlich mit Schleppnetzen, die von Scherbrettern offen gehalten werden. Eine weitere wichtige Rolle spielen sogenannte Ringwaden, bei denen der Fischschwarm mit einem Netz umzingelt wird. Das wird dann unten zugezogen und an Bord gebracht. Die deutsche Fischerei findet hauptsächlich auf einigen großen sogenannten Freezer-Trawlern statt. Das sind hochseetaugliche Schiffe mit bis zu 150 Metern Länge und 50 Mann Besatzung. Sie bleiben bis zu 6 Wochen auf See. Die größten Trawler können 350 Tonnen Fisch am Tag fangen und insgesamt 7000 Tonnen in den großen Kühlräumen lagern. Manchmal wird der Fisch an Bord filetiert und dann eingefroren. Meistens wird er direkt in Gänze verpackt und eingefroren, um dann an Land weiter verarbeitet zu werden. Dort wird er aufgetaut, filetiert und dann zum Beispiel mit Öl und Gewürzen in kleine Dosen abgepackt. Wenn das soweit ist, ist der Meeresbiologe aber schon lange nicht mehr involviert. Er nimmt seine Proben und sammelt Daten immer dann, wenn der Fisch frisch gefischt ist. Insbesondere interessieren Jens Ulleweit die Eier, um etwas über Laichverhalten und Wanderbewegungen der Fische zu erfahren. Mit den Daten kann er abschätzen, wie viele Tiere es gibt und wie sich die Population entwickeln wird. Ein komplexes Thema, das internationale Zusammenarbeit erfordere. Wissenschaftlich organisiert sind wir im Internationalen Rat für Meeresforschung mit Sitz in Kopenhagen. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die im europäischen Raum, aber auch darüber hinaus voll anerkannt ist, um die wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestandsbewirtschaftung zu geben. Die wird auch von den Regierungen ernst genommen und ihre Vorschläge wird sich, ja, zumindest in den letzten Jahrzehnten meist auch gehalten. Und natürlich lässt die jetzige Entwicklung der internationalen Politik weiter erwarten, dass nationale Interessen in Zukunft eine größere Rolle spielen werden und Einigungen erschweren. Das ist natürlich frustrierend. Jens Ulleweit, Meeresbiologe, versucht dafür zu sorgen, dass es auch in Zukunft für die Menschen genug Fisch zu essen gibt. Aber kein leichtes Unterfangen. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt von einem Stück der neuseeländischen Band Fat Freddy's Drop, Fish in the Sea. Der Text ist inspiriert von dem bekannten Grimm-Märchen, die Geschichte vom Fischer und seiner Frau. Oh, fish in the sea. You listen to me. My wife needs a wish from the magic fish. Oh, fish in the sea. Industrialisierung hat auch die Meere längst erreicht. Überfischung ist ein Problem, das auf europäischer Ebene im Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik noch relativ gut zu funktionieren scheint. Allerdings wird es auch hier im Hintergrund manches Tauziehen zwischen den kommerziellen Interessen einiger weniger und den Interessen der Allgemeinheit geben. Und wie sich sowas im Einzelnen gestalten kann, das beschreibt Martin Rücker in seinem Buch »Ihr macht uns krank, die fatalen Folgen deutscher Ernährungspolitik und die Macht der Lebensmittellobby«. Martin Rücker war früher bei Foodwatch und das ist eine Organisation, die sehr genau hinschaut, wenn es ums Thema Ernährung und Essen geht und immer wieder mit kritischen Einlassungen in die Öffentlichkeit tritt. Im folgenden Ausschnitt geht es um den Einfluss der Zuckerlobby in Deutschland. Ende Juni 2021. Ein Treffen in Berlin. Seit seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt gehört der 63-jährige Christian Schmidt nicht mehr zur vordersten Reihe in der Union. Schmidt ist auf Abschiedstour. Es ist der Tag vor seiner letzten Rede im Deutschen Bundestag, nach mehr als 30 Jahren im Parlament. Besonders selbstkritisch zeigt er sich beim Thema Zuckerkonsum und der Frage, wie sich eine gesunde Ernährung fördern lässt. Hier hat Schmidt in seinen 4 Jahren als Bundesernährungsminister von 2014 bis 2018 im Grunde nichts erreicht, findet Schmidt. Dabei hatte er eine Strategie zur Reduktion von Zucker, Fett und Salz in Fertiggerichten. Zwar nur freiwillig für die Unternehmen, doch selbst so weit kam er nicht. Die Zuckerindustrie hat knallhart dagegen argumentiert, sagt Schmidt. Sie hat knallhart dagegen gehalten. Er habe es mit Kompromissangeboten versucht, mit Stufenplänen, die einen sanften Einstieg in die Reduktionsstrategie vorsahen, mit dem Angebot einer gesichtswahrenden freiwilligen Reduktion, die öffentlich sogar als Initiative der Industrie und nicht als politisch gesteuerter Prozess dargestellt werden sollte, wenn die Zuckerreduktionsschritte nur groß genug seien. Doch die Schritte, auf die sich die Industrie habe einlassen wollen, waren Schmidt zu klein. Was seiner Erinnerung nach folgte, war eine öffentliche Kampagne. Schmidt spricht von Verhetzung. Große Zeitungsanzeigen als Angriffe auf seine Politik. Man hat mich vorgeführt. In der Bild-Zeitung. Überschrift: Das will der Minister uns vom Teller nehmen, musste er lesen. Er wolle den Menschen einen neuen Geschmack anerziehen. Die Rede war von einer möglichen Zuckerpolizei. Brot solle kaum noch Salz enthalten. Und das gelte auch für die bayerische Salzbrezel. Über Nötigung und ein Rezepturendiktat empörten sich Branchenvertreter. Der Staat hat kein Recht vorzuschreiben, was schmecken darf und was nicht, schäumten Vertreter der Zuckerindustrie. Es gebe schließlich keine Studien, die belegten, dass Zucker dick oder krank mache. Schmidt bekam zu spüren, wie lang der Arm der Lobbyisten werden kann. Die Zuckerindustrie habe ihm elegant über Mittelsmänner zu verstehen gegeben, dass sie alle Hebel in Bewegung setzen würden und dass ich das aufgeben soll, erinnert er sich. Da hat mich plötzlich ein Landespolitiker aus Niedersachsen angesprochen, den ich nicht kannte, der aber zur gleichen politischen Farbe wie ich gehörte. Die Sorgen der Zuckerrübenbauern, der drohende Verlust von Arbeitsplätzen, alles sei aufgefahren worden. Die Kampagne zielte nicht auf die Öffentlichkeit, sondern vor allem auf mein Umfeld. Weil andererseits die Unterstützung fehlte, musste Schmidt schließlich eine Reduktionsstrategie ohne Reduktionsziele vorlegen. Der Zucker? Ein Lebensmittel? Die Frage an Joachim Dix. Ist das ein Lebensmittel? Ist das ein Nahrungsmittel? Was ist Zucker für dich? Naja, also erstmal würde ich sagen, wenn man unterscheidet zwischen Lebensmittel und Nahrungsmittel, dann ist Zucker in dieser industriell hergestellten Form sicherlich kein Lebensmittel. Also es ist etwas, was wir zu uns nehmen, was der Körper auch verstoffwechselt. Aber er bringt den Körper halt in Stress. Und wenn dann hier in diesem Buch Auszug gesagt wird, es gäbe keine Studien darüber. Ich kann jetzt keine Studien anbringen, aber wir haben ja nun mal Erfahrungen. Das heißt, wir haben eine Zuwachsrate im Bereich von Adipositas, wir haben eine Zuwachsrate im Bereich von Diabetes. Also keiner der Vertreter, der Lobbyisten aus der Zuckerindustrie wird ja wohl in Abrede stellen, dass es die Gesetze von Ursache und Wirkung auch in diesem Ernährungsbereich gibt. Und aber es geht ja, glaube ich, noch um etwas anderes, was so ein bisschen darüber gelagert ist. Es geht halt um die Frage, inwieweit beuten wir unter der Zielsetzung des ökonomischen Erfolgs die Erde aus mit ihren Ressourcen, aber inwieweit beuten wir uns auch selbst aus? Also das ist ja eigentlich das, was passiert, wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung nicht ins Bewusstsein bringen können. Warum wir nicht bei den Kindern ansetzen, möglichst schon bei den Eltern, weil ich glaube, die ersten Lebensjahre sind ja sehr wichtig. Je zuckerfreier Kinder in den ersten 3-4 Lebensjahren groß werden, desto weniger anfällig sind sie, um dann halt in diese ersten Suchtmechanismen zu kommen. Ich glaube, das ist etwas, was mir irgendwann so klar geworden ist. Zucker ist wie ein Suchtmittel zu bewerten. Und das lässt sich auch einfach aus der Erfahrung, wenn man Kinder beobachtet, wenn man mitbekommt, wenn die schon recht viel Zucker essen, wie reagieren die eigentlich, wenn man denen das etwas vorenthält? Das sind Junkie-Verhaltensweisen. Da geht's wirklich zur Sache. Und wenn dann halt in den Geschäften die Süßigkeiten auch direkt an der Kasse stehen. Genau, das ist ein Diskussionspunkt immer wieder, ja. Foodwatch hat darauf aufmerksam gemacht, gesagt, nimmt dieses Zuckerzeug weg von der Kasse, weil genau da steht man dann rum und die Kinder sagen, ah, ich hätte aber gerne das Mars oder die Kinderschokolade, ja. Und ich, für die Eltern ist es ja, also, ich habe selber Kinder, ich weiß, wie schwer das ist. Ja. Und wie gerne bringt man Zucker-Osterhasen mit und Weihnachten ist ja auch ganz klar und man kommt kaum raus aus der Nummer. Das ist so mein Gefühl. Genau, und selbst wenn Eltern sich das vornehmen, dann gibt es immer noch die Großeltern, die dann für irgendwelche Ausnahmen sorgen. Und wir Erwachsenen haben uns dann eben auch immer zu fragen, was wollen wir eigentlich erreichen, wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern diese Art der Zuneigung zeigen. Das ist ja, wir wollen ja auch etwas. Wir geben ja nicht nur, die Kultur des Schenkens ist immer ein Geben und Nehmen. Mit jedem Geschenk ist auch eine Erwartung verbunden. Und natürlich wollen wir unsere Kinder und Enkelkinder glücklich machen und glücklich sehen und sie lächeln sehen. Und ein Lächeln kommt ins Gesicht, wenn man dann irgendwelche Süßigkeiten auspackt. Ich kenne das selber aus meiner Kindheit und ich kenne das selber im Umgang mit Kindern. Und nur wenn ich an den Punkt komme, aha, versuche ich auf diese Art und Weise auch eine Zuneigung zu bekommen. Zucker hat ganz viel mit dieser Aufmerksamkeit und mit Empfindungen von Zuneigung zu tun. Und wenn ich mir auf diese Art da etwas erkaufen möchte, dann ist halt die Übung, darauf mal zu verzichten und herauszufinden, wie komme ich eigentlich ins Verhältnis mit den Kindern ohne Zucker, um aber... Und mit einem guten Vollkornbrot? Naja, Vollkornbrot, ich glaube, also die Strategie, die ich dann halt habe, ist dann halt Skateboard fahren. Also irgendwas gemeinsam unternehmen, rausgehen, spazieren gehen, ab in den Wald, Dinge erleben. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mit Kindern etwas zu erleben, die Kinder reagieren nach meiner Erfahrung dann schon so darauf, das bevorzugen sie dann. Also dann ist irgendwie auch die Süßigkeit schnell vergessen. Nur haben wir nicht immer die, oder glauben wir nicht immer die Zeit dafür zu haben. Und das ist dann halt schwierig, aus der Nummer rauszukommen. Wie siehst du diese Diskussion in der Öffentlichkeit? Zum Beispiel die Frage, sollte es eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke geben? Es scheint ein Krieg zu sein, wirklich in anderen Ländern, aus Mexiko, in England haben sie diese Zuckersteuer eingeführt. Das scheint ganz gut zu funktionieren, weil entweder wird der Zuckergehalt gesenkt der Getränke oder die Cola kostet auf einmal 5 Euro anstatt 1,50 Euro. Denkst du, das ist eine sinnvolle Maßnahme? Naja, es sind halt staatliche Regulierungen und da kann ich dann immer die Menschen verstehen, die sich halt keine Vorschriften machen lassen wollen. Da bin ich vielleicht ein Western-Anhänger und sage halt, also je weniger Gesetze, desto besser. Dennoch haben wir ja Zusammenhänge. Wir können ja nicht auf der einen Seite Menschen Milliardengewinne machen lassen und dann auf der anderen Seite wieder eine Gesellschaft damit belasten, dass diese Milliarden, die dann mit gesundheitlichen Folgeerscheinungen zu tun haben, dass die dann wieder bei den Steuerzahlern kommen. Also wir arbeiten einen Tag in der Woche, Arbeitnehmer arbeiten einen Tag in der Woche für die Krankenkassen und für die also nicht Altersvorsorge, nicht für die Rente, sondern eben auch für Pflegeeinrichtungen und so. Das heißt, 20% unseres Einkommens haben mit Gesundheit zu tun. Und die werden auch ausgegeben. Also die Krankenkassen klagen ja auch darüber. Und da sind aber halt so viele Wechselspieler. Es gibt eine Pharmaindustrie, die da Gewinne macht. Ich will den Medizinern da nicht zu nahe treten, aber natürlich haben die dann auch irgendwie eine sichere Kundschaft. Mit chronischen Erkrankten hat man halt regelmäßig Patienten, die dann da sind. Das macht keiner gerne. Aber auch das gehört zu diesem System. Und das hat sich halt alles so im Laufe der Jahrzehnte entwickelt. Also die Erfindung der Krankenkassen war ja nun mal eine riesige Errungenschaft und kein Mensch möchte dahinter zurück. Und trotzdem ist auf dieser ökonomischen Ebene halt die Frage zu stellen, wen nimmt man dafür auch mit in die Verantwortung? Und bei den Rauchern hat man das gemacht mit Bildern. Ich glaube, auf jedem Schokoriegel könnte man auch solche Bilder zeigen und es wäre nicht gelogen. Sondern es ist einfach eine mögliche Ursache. Man kann ein ganzes Leben lang mit ganz viel Schokolade verbringen und man hat nichts. Aber die allermeisten werden dann doch mit diesen Folgeerkrankungen auch zu tun bekommen. Und das kann man nicht von der Hand weisen. Wir hören jetzt ein Kinderlied zur Ernährungspyramide. Ein Kinderlied zur Ernährungspyramide. Wir haben eben darüber gesprochen, wie der Einfluss des Staates sein könnte, sein sollte. Soll er mehr Einfluss nehmen auf die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung oder lieber weniger? Und gleichzeitig ist das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik im Fall der Ernährung auch immer ein sehr spezielles und man muss sehr genau hingucken, wie Vorschläge zustande kommen, wie Besserungsvorschläge zustande kommen und wie auch so eine Ernährungspyramide zustande kommt. Ich bin gestoßen auf die Einlassungen eines australischen Arztes, das ist Paul Mason, und der hat sich mal ganz genau angeguckt, wie eigentlich diese erste US-amerikanische Ernährungspyramide in den 70er Jahren überhaupt entstanden ist. Die allermeisten haben da ein Bild vor Augen. Da geht es eben darum zu sagen, wie ist eine gute Ernährung aufgebaut, die richtige Ernährung aufgebaut. Unten viel Getreide, dann kommt, glaube ich, als nächstes Obst und Gemüse. Dann kommt Fleisch und ganz oben als letztes Zucker und Süßigkeiten. Hören wir mal rein, was er recherchiert hat. In his first term, Richard Nixon's government had agreed to sell millions of bushels of grain to the Soviet Union. Unter Präsident Richard Nixon hatte die US-Regierung Anfang der 70er Jahre zugestimmt, Getreide an die Sowjetunion zu verkaufen. Das Landwirtschaftsministerium beschloss eine Reihe von Maßnahmen, um die Getreideerträge zu erhöhen, und es hat gut funktioniert. Schnell gab es einen großen Überschuss. Etwa zur gleichen Zeit wurde im Landwirtschaftsministerium an einem offiziellen Ernährungsplan gearbeitet. Allerdings waren die wissenschaftlichen Befunde, auf denen diese Pyramide entwickelt wurde, schwach. Für viele Ratschläge, etwa Reis, Kartoffeln und vor allem Getreide als Basisprodukte anzusetzen, von denen man möglichst viel essen sollte, ist der gesundheitliche Nutzen in dieser Menge eher fraglich. Aber was ist dann passiert? Die Vorschläge gingen an die politischen Entscheidungsträger. Die veränderten sie noch einmal in Richtung mehr Getreidekonsum. Die von den Experten vorgeschlagene Verzehrmenge von Getreide wurde noch einmal mehr als verdoppelt. Ein wirksames Mittel, um einen Getreideüberschuss elegant unter die Leute zu bringen. Aber mit der Volksgesundheit ist seitdem deutlich etwas schiefgegangen. Paul Mason macht auf die Anfälligkeit des Wissenschaftssystems aufmerksam anhand der US-amerikanischen Ernährungspyramide. Ja, Studien, Ratschläge von staatlicher Seite, die Vermischung von Wissenschaft und Politik, das sind alles Felder, wo man mit großer Vorsicht und sehr genau hingucken muss. Offenbar. Also ich glaube, das Wichtigste, was ich da akzentuieren würde, wäre wirklich die Selbsterfahrung. Also wir können uns halt verschiedene Ernährungslehren anschauen. Also wenn man sich allein schon, ist ja auch eine eigene Industrie geworden, die ganzen Diätangebote. Also ich selber komme aus einer Familie, also ich glaube, durch meine Mutter habe ich von Weight Watchers angefangen, so alles Mögliche an Diäten im Laufe der Jahrzehnte aus nächster Nähe mitbekommen. Manchmal war es großartig für uns Kinder, dann eben auch diese anderen Arten Essen zuzubereiten und so dann auch mitmachen zu können. Aber da habe ich halt auch so miterlebt, das ist halt auch ein Geschäft. Und am Ende ist es oft die Suche nach Menschen, denen wir vertrauen können. Also man geht dann zu Ärzten und holt sich dort Rat. Und das soll auch so sein. Also unbedingt, wenn man Probleme hat, soll man zum Arzt gehen und da erstmal fragen. Und dann ist es aber, glaube ich, sehr wichtig, immer wieder auch die eigene Erfahrung mit in die Waagschale zu werfen. Zu gucken, wenn ich mich mal eine Weile anders ernähre. Also nehmen wir einfach nur einen Zeitraum von 14 Tagen. Was passiert mit mir, wenn ich 14 Tage mal kein Fleisch esse? Was passiert mit mir, wenn ich 14 Tage kein Fisch esse? Nicht alles auf einmal. Die Parameter nicht zu groß werden lassen. Sich, auch wenn die 14 Tage zu lang sind, einfach mal 3 Tage vornehmen. Kleine Schritte. Und wenn ich diese Erfahrung dann mache, wenn ich mal nur von Getreide, also hier, Getreide würde mich jetzt hier interessieren, das ist ja nicht so deutlich gesagt worden. Ist es Vollkorn? Wenn es kein Vollkorn ist, dann ist es Auszugsmehl, dann ist es wie Zucker. Also so, also insofern ist bei jeder Pyramide, die da mit irgendwelchen Forschungen belegt wird, man sollte sich, glaube ich, selber lustvoll damit auseinandersetzen. Das Problem ist halt, dass vielen Menschen das Essen eher so eine lästige Angelegenheit zu sein scheint. Also dass man das halt im Gehen verzehrt und man isst oder viele Menschen essen, weil es nötig ist, etwas zu essen, aber nicht, weil es Freude bereitet. Und schon das wäre ein Paradigmenwechsel. Also in der Schule würde ich viel weniger Mathematik unterrichten, sondern ich würde die Kinder halt dazu einladen, irgendwie Gemüse zuzubereiten, gemeinsam Nüsse zu knacken und also all diese Sinnlichkeit, wo dann möglicherweise so eine Basis geschaffen werden kann, dass man überhaupt das Essen nicht nur als so ein notwendiges Übel erlebt, sondern wirklich als ein Reichtum, weil damit treten wir auch in Kontakt mit der Natur und wir sind ein Teil davon und wie das immer wieder in diesen Austausch tritt. Also da sind noch ganz viele Potenziale. Ich würde halt, wie gesagt, weniger mit Gesetzen reglementieren wollen, sondern mehr Aufklärungsarbeit darüber betreiben, wie die Menschen zu diesem lebensfreudigen Moment wieder zurückfinden können. In Kontakt zur Natur treten wird dann schwierig, auch wenn doch durch zum Beispiel chemische Prozesse Wachstum bei Tieren beschleunigt wird. Das Problem mit den Antibiotikern ist uns eben auch bei dem Fisch begegnet. Das ist in der Fleischindustrie ein ganz großes Problem. Glyphosat ist ein Dauerbrenner. Bevor wir abschließend gleich nochmal über diesen Aspekt der Lebensmittelindustrie sprechen, hören wir mal gerade einen Klassiker von der bayerischen Band Biermösel Blosen, die schon vor langer Zeit auf dieses Thema hingewiesen haben. Gott mit dir, du Land der Biber, deutscher Dünger aus Phosphat. Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von früh bis spät. Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau. Herrgott, bleib daheim im Himmel, wir haben nicht Rofoska-Blau. Gott mit dir, du Land der Baywa. Und die Baywa, das ist ein Konzern aus Bayern, der unter anderem Dünger und solche Sachen herstellt. Und die Biermösel Blosen haben schon in den frühen 80er Jahren auf diese Problematik hingewiesen. Chemie hilft dazu, Schädlinge zu bekämpfen. Es kann durchaus einen Sinn haben, aber es ist offensichtlich für den menschlichen Körper nicht gut. Achtest du selber darauf, wo die Sachen herkommen? Da achtest du natürlich drauf, aber wie gehst du davor? Weil es ist ja manchmal gar nicht so leicht, da den Weg im Supermarkt oder auch im Biomarkt irgendwie zu finden. Eigentlich geht das gar nicht mehr. Also ich kaufe zwar in Bioläden ein, aber auch das ist eine Frage des Vertrauens. Und da ist dann ja auch gleich so schnell das Argument, naja, das kann sich auch nicht jeder leisten. Wo ich dann allerdings sagen würde, naja, ich glaube schon, dass sich das jeder leisten kann. Es ist nur die Frage, wie gewichte ich das, was ich habe. Naja, jetzt würde ich mal direkt einwenden. Ich habe eine fünfköpfige Familie zu ernähren und ich habe genau gemerkt, wann meine Frau im Bioladen eingekauft hat oder ich auch mal beim Discounter. Das ist ein Unterschied von 30%. 30% kostet es mehr, vielleicht auch 40%. Da habe ich schon immer mal nachgerechnet. Ja, ja, ist ein Problem. Also will ich auch nicht einfach so beiseite schieben. Nur wenn dann halt mit den anderen Nahrungsmitteln eben Folgekosten ausgeblendet werden. Also wenn dann halt absehbar sehr viele Menschen, die sich halt nicht gut ernähren, später gesundheitliche Probleme entstehen, dann wird an der falschen Stelle gespart. Und das ist dann halt eine Abwägungssache. Aber ansonsten besteht, glaube ich, nicht mehr die Möglichkeit, auch nur irgendwo Lebensmittel zu beziehen, die in einem reinen, was soll das auch sein, ein reiner Boden. Also ich meine, das Wasser kommt vom Regen, aus der Luft. Wenn auf dem einen Acker halt Düngemittel und Insektenvertilgungsmittel verwendet werden und daneben ist dann Demeter-Acker, wie soll das denn auseinandergehalten werden? Weil es gibt keine Grenzen. Also wir Menschen haben uns irgendwie Nationalstaaten eingerichtet und wir machen Grenzkontrollen, aber in der Natur spielt diese Art von Grenzdenken überhaupt keine Rolle. Also bleibt das ein bisschen das Vertrauen und dann habe ich ein paar Freunde, die halt auch selber in Schrebergärten und so etwas anbauen. Das esse ich dann immer ganz besonders gerne, bilde mir auch ein, dass es spürbar ist, aber naja, Placebo-Effekte sind ja auch nicht von der Hand zu weisen und es fühlt sich gut an, aber es bleibt eine Vertrauensfrage. Wir hören ein Stück zum Thema Wasser. Agua de Beber, Wasser zum Trinken. Ein Hit aus den 60er Jahren. Trinken, Wasser trinken. Trinkst du Wasser aus dem Wasserhahn? Trinkst du Wasser teuer gekauft, Birresborner oder was auch immer es sein könnte? Welches Wasser nimmst du zu dir? Na, tatsächlich, also für Tee und so nehme ich halt Leitungswasser. Aber den Liter Wasser, mit dem ich gerne auch meinen frühen Morgen beginne, also. Ein ganzer Liter? Fast ein ganzer Liter, ja. Also wenn ich aufstehe, trinke ich erstmal zwei große Gläser Wasser, weil es mir schmeckt. Weil ich halt, und das ist dann aber auch irgendwie so aus einem Bioladen, der ist 400 Meter entfernt. Dann trage ich dann immer zwei Kisten Wasser nach Hause. Ist auch ein gutes Krafttraining. Und das gönne ich mir da mittlerweile. Ist aber auch eher so ein Gefühl. So, also das Leitungswasser ist auch okay, schmeckt mir auch gut. Aber wenn ich das so. Und auf der Geschmacksebene würde ich auch behaupten, das kann ich mittlerweile unterscheiden. Aber wie gesagt, den Test habe ich eigentlich noch nicht durchgeführt. Also da achte ich schon auch auf Qualität. Ja, also Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, was wir haben. Und es wird auch wichtig, wenn man zum Beispiel auf feste Nahrung verzichtet, dann bleibt das Wasser immer noch erhalten. Ja, wir kommen zum Fasten und steigen mal ein mit einem eindrücklichen Fastenbericht aus Deutschland, und zwar von Arnold Ehret. Der hat 49 Tage gefastet, und zwar 1909 war das. Und er hat das alles auch sehr gut dokumentiert. Und da hören wir mal an, wie er da vorgegangen ist. Mein in diesem Sommer vorgenommener Fastenversuch von 7 Wochen bildet den Abschluss einer Reihe von diätischen Versuchen, die ich in den letzten 12 Jahren vorgenommen habe und deren wichtige lehrreiche Ergebnisse ich hiermit zum ersten Male der Öffentlichkeit unterbreite. In der Tat sind meine Erfolge derart zugunsten der vegetarischen Ernährung und besonders der Obstdiät ausgefallen, dass es Zeit ist, sie den Vegetariern vorzulegen. Wenn ich mich zum Artisten herabgewürdigt habe, indem ich mich in Kastans Panoptikum in Köln in eine vom königlichen Notariat Dorst versiegelte Glaszelle einschließen und Tag und Nacht vom Publikum begaffen ließ, so geschah dies aus 3 wichtigen Gründen, mit denen ich dem allgemeinen Vorurteile gegen Schaustellungen begegnen möchte. Erstens, um mich selbst gegen die Versuchung zu schützen, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Zweitens, um dadurch einen amtlichen Beweis dafür zu erlangen, dass ich ohne jede Spur von fester Nahrung geblieben bin. Vorbei sind ja die Zeiten, wo man als Einsiedler im Walde fasten kann und damit Glauben findet. Drittens, um die Lehre vom Fasten an die breite Öffentlichkeit zu bringen. Joachim Dix, hier in der langen Nacht, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur. Du hast auch gerade gefastet, allerdings nicht 49 Tage, das sind ja 7 Wochen. Das ist schon wirklich sehr ungewöhnlich und vielleicht auch extrem und wahrscheinlich auch nicht direkt zur Nachahmung empfohlen. Aber wie lange hast du auf feste Nahrung verzichtet jetzt jüngst? Das waren 5 Tage. Das mache ich 2-mal im Jahr, also meistens so Frühling und Herbst. Also 3 Tage wenig essen, also wirklich nur noch einen Apfel und ein bisschen Salat und immer nur dann, wenn so Hungergefühle oder Appetitgefühle halt vom Körper entsendet werden, so dass der Einstieg dann den ersten vollständigen Fastentag dann auch erleichtert und dann eben 5 Tage keine feste Nahrung. Und dann gibt's ja den schönen Satz, jeder Narr kann fasten, aber nur der Heilige kann Fasten brechen. Aber das Fastenbrechen dauert länger als 2 Tage? Also wenn man 5 Tage gar nicht gegessen hat, sollte man sich auch so 3 Tage Zeit dafür nehmen, ja. Ist auch bei jedem anders. Wie war es mit der Energie in der Zeit? Sitzt man dann eher ein bisschen rum und macht ruhig? Sollte man sich die Zeit nehmen? Kann man normal weiterarbeiten? Wie sieht das aus? Normal weiterarbeiten kann ich nicht. Ich nehme dafür immer Urlaubstage. Also wirklich keine Pflichten. Das ist für mich wichtig. Ich kenne aber auch Menschen, die arbeiten ganz normal weiter und da bin ich dann immer erstaunt. Ich kann das nicht. Und jetzt zuletzt war ich dann halt bei einem Freund, der ein bisschen Gartenarbeit auch zu verrichten hatte. Da habe ich dann halt mal eine Hilfe angeboten und ich habe dann halt gemerkt, ey Leute, gebt mir den Spaten. Ich kann den ganzen Acker umgraben und so. Also es war wirklich ein großes Vergnügen, halt wieder einmal zu erleben. Ich mache das ja schon auch seit längerer Zeit. Aber immer wieder zu erleben, wie viel Kraft wir in uns haben, ohne dass wir dauernd Nahrung oder Lebensmittel zu uns nehmen müssen. Na, für den Arnold Ehret ist das Fasten ein Heilmittel, das Allheilmittel. Und wir hören noch mal gerade, wie er das für sich zusammenfasst. Fasten ist das einzige von der Natur ohne menschliches Zutun angewendete Mittel, die Folgen der Überernährung wieder gut zu machen. Und wenn mit der rein natürlich strengen Obstdiät planmäßig verbunden, der alleinige, unfehlbare Weg, auf dem alle Übel aus der Welt geschafft werden könnten. Theoretisch ist das nach meiner Erfahrung sicher richtig. Dass die Menschheit dadurch aber gerettet werden könnte, glaube selbst ich nicht, da nur wenige die Energie haben, diesen von der Natur geforderten Durchgangsprozess, Krankheit, auszuhalten. Fasten bietet halt so die Möglichkeit, jenseits von Ernährungsfragen erstmal wieder so eine neue Ausgangssituation zu schaffen. Also das heißt, der Geruchssinn wird wieder reaktiviert. Ich erinnere mich, dass einer der ersten Male, als ich gefastet habe, da saß ich mal im Kino und habe den Film Zimt und Koriander gesehen. Ein schöner Film über die griechisch-türkischen Beziehungen in den 50er Jahren, die nicht unproblematisch waren, ein politischer Film. Aber da geht es eben um einen Gewürzhändler, einen griechischen Gewürzhändler, der in Istanbul lebte, zu dem Zeitpunkt dann aber weg muss. Und da sind Kinder, die sind dann halt in diesem Bereich, wo die Gewürze verstaut sind. Und dann saß ich irgendwie 30 Meter von der Leinwand entfernt und der kleine Junge, der ein kleines Mädchen dabei sich hat, mit der er auch ein bisschen anbandeln möchte, und die machen so Geruchsproben. Und ich war so mitten in der Fastenzeit und ich bildete mir in dem Moment ein, ich rieche den Zimt sogar von der Leinwand. Jetzt haben wir übers Fasten gesprochen. Du hast aber auch immer wieder darüber gesprochen, dass der Genuss niemals zu kurz kommen sollte. Man sollte Freude am Essen haben und an der Zubereitung. Und mit einem kleinen Augenzwinker hören wir jetzt nochmal Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh. Oh yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Es war einmal vor langer Zeit, irgendwo in Osteuropa, da herrschte eine große Hungersnot. Die Menschen horteten missgünstig alles Essbare, was sie finden konnten, und versteckten es sogar vor ihren Freunden und Nachbarn. Eines Tages kam ein Hausierer mit seinem Wagen in ein Dorf, verkaufte dort einige seiner Waren und begann den Leuten Fragen zu stellen, wodurch er den Anschein erweckte, er wolle über Nacht bleiben. »Es gibt in der ganzen Gegend keinen Bissen zu essen«, sagte man ihm. »Es wäre besser, sie würden weiterziehen.« »Oh, ich habe alles, was ich brauche«, sagte der Hausierer. »Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich mache eine Steinsuppe und lade euch alle dazu ein.« Er hob daraufhin einen eisernen Kessel von seinem Wagen, füllte diesen mit Wasser und machte ein Feuer darunter. Dann nahm er feierlich einen schlichten Stein aus seiner Samttasche und legte ihn in das Wasser. Mittlerweile waren die meisten Dorfbewohner auf dem Platz erschienen oder schauten aus ihren Fenstern, weil sie das Gerede über das Essen gehört hatten. Als der Hausierer an der Suppe schnüffelte und freudiger Erwartung über seine Lippen fuhr, begann der Hunger, das Misstrauen der Dorfbewohner zu besiegen. »Ah«, sagte der Hausierer recht laut zu sich selbst, »ich liebe eine schmackhafte Steinsuppe. Natürlich, eine Steinsuppe mit Kohl, das wäre sicherlich kaum zu übertreffen.« Kurz darauf eilte ein Dorfbewohner herbei, der einen Kohl aus seinem Versteck in der Hand hielt und legt diesen in den Kessel. »Großartig«, rief der Hausierer. »Wissen Sie, einmal hatte ich sogar eine Steinsuppe mit Kohl und einem Stück Pökelfleisch darin. Die war eines Königs würdig.« Der Dorfmetzger besorgte daraufhin etwas Pökelfleisch und so ging es dann mit Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren und Pilzen weiter, bis sie tatsächlich ein köstliches Mahl für alle hatten. Die Dorfbewohner boten dem Hausierer eine Menge Geld für seinen magischen Stein. Doch er lehnte ab und zog am nächsten Tag weiter. Von dieser Zeit an, noch lange nachdem die Hungersnot vorbei war, dachten die Leute an die köstlichste Suppe, die sie jemals gegessen hatten. Die Geschichte über die Steinsuppe lässt sich in verschiedenen Versionen finden, aber immer geht es darum, aus wenig viel zu machen und auch darum, das wertzuschätzen, was man tatsächlich hat. Eine Würdigung der Segnung des Essens ist das auch. Für mich ist das aber auch so ein bisschen der Hinweis darauf, dass Essen auch Kopfsache ist. Es ist was sehr Handfestes. Es geht um Stoffe, die wir zu uns nehmen, die wir anfassen können, die wir schmecken können. Aber der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle. Ja, das werden die meisten auch in Rückerinnerung an ihre Kindheit sofort bestätigen können. Denn in den allermeisten Biografien gibt es oder gab es doch eine Phase, wo bestimmte Dinge nicht gegessen worden sind. Also wir waren zu Hause irgendwie Weltmeister darin, unsere Mutter immer wieder abzuverlangen, Reibekuchen und Eierkuchen und Kaiserschmarrn und Milchreis mit Zimt und Zucker und selbstgemachtem Apfelmus und so. Leckere Sachen. Und ja, alles leckere Sachen. Meine Mutter hatte aber doch eine durchaus größere Palette, bevor da mal Salat dazugekommen ist, bevor da halt mal Reisgerichte mit dazugekommen sind, Linsengerichte und so. Das hat also bei mir bis zum 14., 15. Lebensjahr gedauert. Ist aber eine wichtige Phase für die ganze Entwicklungszeit. Also wer da so viel Zucker zu sich nimmt wie ich, braucht sich dann vielleicht nicht wundern, wenn er dann irgendwann mal Probleme bekommt. Und das ist halt eine Sache, die halt vom Kopf mit entschieden wird, weil das hat auch viel mit, so habe ich das bei den Enkeln jetzt miterlebt, da findet auch viel so an Individualisierung statt. Nein zu sagen den Eltern gegenüber ist auch wichtig für die Entwicklung. Und das geht über die Ernährung gut? Ja, leider nicht immer gut, nicht immer in die richtigen Pfade. Aber es funktioniert über die Ernährung. Aber es funktioniert. Und ich habe dann halt später, also mittlerweile kannst du mir wahrscheinlich alles vorsetzen. Also ich bin nicht so weltbereist, also ich kenne nur die Geschichten aus China, was man da alles für Tierarten dann vielleicht auch mal angeboten bekommt. Aber im Prinzip glaube ich, dass ich fast alles entscheiden kann, das schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Es sind natürlich Gerüche, die da auch eine Rolle spielen. Aber es gibt so eine schöne Übung, die man mal ausprobieren kann, halt zu sagen, welches Gemüse schmeckt mir so gar nicht? Und das dann einmal in der Woche so in kleinen Mengen einfach mal, wenn es Rosenkohl ist oder so. Um sich dran zu gewöhnen? Um herauszufinden, ob ich das wirklich mit dem Kopf nicht mit beeinflussen kann. Also ich will jetzt nicht für irgendwelche Kriegsszenarien oder sonst wie hinaus, aber alle Menschen, die erzählt haben, dass sie Hunger in Kriegszeiten erlebt haben, die hätten diesen Luxus, entscheiden zu können, kann ich das jetzt essen, schmeckt mir das oder nicht, die haben das nie gehabt. So, also meine Großeltern haben wahrscheinlich irgendwie bei ihren Enkelkindern so gedacht, was ist denn das für eine Generation, die so launisch mit dem Essen umgeht und diesen Respekt dem Essen gegenüber wieder zu erlangen, halt zu sagen, erstmal ist das alles ein Geschenk. Also wie viel weggeworfen wird, das ist ja ein Albtraum. Also das ist ein Drittel aller Lebensmittel, die gekauft werden, dass die weggeworfen werden. Das ist halt ein Mangel an Demut. Und da halt auch wieder ranzukommen, halt zu sagen, also auch bei Sachen, die mir nicht so gut schmecken, soll ich das wegwerfen? Besser nicht. Wir leben eben auch in einer Überflussgesellschaft, jedenfalls hier in Deutschland, im Westen. Das kann man sicherlich feststellen. Verändert sich eigentlich im Alter was? Welche Erfahrung hast du gemacht? Oder ich kann auch vorweg schicken, es fällt mir viel leichter, im Alter auf den Körper zu hören. Mir fällt es auch viel leichter zu verzichten. Das war früher nicht so. Und ich habe das Gefühl, das ist einfach eine natürliche Entwicklung. Naja, verzichten, also ich glaube, Kinder verzichten auch automatisch, wenn es ihnen nicht so gut geht, dann fasten die auch auf ihre Art. Genau. Oder wenn sie abgelenkt sind. Ja, genau. Also insofern ist das, weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat, das hängt dann eher mit diesen biografischen Umständen zusammen, weil ich glaube, das sind so Zirkelbewegungen, die ich da eher so bei mir feststellen würde. Es gibt halt Phasen, in denen bin ich da empfänglicher für Neuerungen und abenteuerlustiger. Und dann kommen halt diese Gewohnheitsphasen, wo ich irgendwie an allem festhalten möchte. Und jetzt soll aber endlich mal alles so bleiben, wie es ist. Und das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, um sich dann auf solche neueren Dinge dann mal einstellen zu lernen. Also insofern würde ich das halt bei mir eher so als Wellenbewegung beschreiben. Aber je länger das Leben dauert, desto mehr Wellenbewegung haben wir halt dann schon durchlaufen. Ja. Vielen Dank, Joachim Dix, dass du heute ins Studio gekommen bist. Es ging um die richtige Ernährung in Anführungsstrichen, weil die richtige Ernährung herauszufinden ist unmöglich. Aber wir haben über verschiedene Aspekte gesprochen und können dazu ermutigen, es einfach auszuprobieren. Es sprachen Katharina Keller, Gilles Chevalier und Georg Scharek, Ton und Technik Hermann Leppich. Die Regie hatte Jan Tengeler und der verabschiedet sich auch am Mikrofon. Redaktion Hans-Dieter Heimdall. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Georges Grosz, den Zeichner und Karikaturisten, der bei seiner Rückkehr aus dem Exil in Deutschland gefeiert wurde. Seien Sie gespannt. Bis nächste Woche.